Hallo, Chris. Hallo, Ricky. Versteht man mich? Ja. One, two, versteht man mich? Yes, yes. Milf Madness, Milf Madness, Milf Madness. Ricky. Ja, ich lasse sowas gerne immer im Raum stehen, um einfach zu zeigen, dir auch eine Chance zu geben. Mal. Okay. Ich habe manchmal das Gefühl, dass du hier zu kurz kommst. Ach, überhaupt nicht. Ja, deswegen gebe ich dir gerade zu Beginn einer MMA-Radio-Ausgabe gerne ein paar Minuten Zeit. Du, ich fühle mich ja pudelwohl. Ich gucke die Geschichte erst seit gefühlten 3 Wochen. Ist alles gut. Ich höre dir gerne zu. Ab und zu, wenn ich mal einen Baugatinov oder einen anderen Dagestani geil finde, sage ich das und das reicht mir im Prinzip. Wudelpol. Das war auch lustig. Ich fühle mich Wudelpol. Wudelpol, ja. Wudelpol. Ja. Der Twitter-Name von Kalle Pohl. Ich muss dir eins sagen, ich bin irgendwie ganz schön geschafft. Mhm. Vom Weightcut. Vom Weightcut heute. Heute sind die ersten, muss man dazu sagen, die ersten offiziellen MMA Radio Weight Watchers Weigh-ins, genau. Weightcuts wollte ich gerade sagen, aber die habe ich ja schon hinter mir. Und ich habe so sehr Weight gecuttet, dass ich mir vor einer Stunde erstmal einen Döner und einen Dürüm reingepfiffen habe. Aber keine Sorge, der will ja nicht raus, das Bäuerchen. Aber keine Sorge, ich bin innerhalb meiner Punkte geblieben. Mhm. Ja, ich habe nämlich heute den ganzen Tag nur ein Käsebrot gegessen. Und damit meine ich jetzt nicht irgendwie so ein Bauernbrot mit 12 Scheiben Käse. Nein, es war eine Dinkelbrotscheibe mit einem Hauch von Margarine und einer Scheibe 30%igen Käse. Was denn, waren das für Prozent Alkohol oder was? Nee, Fett. Glaube ich. Kilo waren das. Kilofett. 30% mit 30% Kilofett Käse habe ich mir reingewirkt. Und dann habe ich mir noch 4 Äpfel mitgenommen. Da muss man allerdings sagen, einer, das hatte ich wirklich noch nie, der von außen perfekt. 2-3 Mal reingebissen, immer noch perfekt. Und dann innen, wo es ans Eingemachte geht, ja, komplett schwarz verschimmelt, wie die Nacht. Wie was? Was jetzt? Der Apfel war außen völlig in Ordnung. Was? Dann habe ich einmal reingebissen, immer noch okay, ein zweites Mal reingebissen. Und dann ist praktisch beim zweiten Biss, das innen drin ist, also im Endeffekt die komplette Struktur zusammengebrochen, weil innen drin war der Apfel komplett schwarz verschimmelt, richtig mit Pelz drauf. Unfassbar. Das ist die heutige Technik, die sowas schafft. Ja, und dann wollte ich eigentlich, war mein Plan heute unterwegs bei Subway was zu essen, aber so richtig Lust hatte ich dann nicht und es hat sich auch irgendwie nicht so richtig ergeben. Und dann habe ich mir gedacht, weißt du was, du hast jetzt die ganze Woche so schön Weight gecuttet, jetzt isst du mal einen Döner und bleibst auch noch in deinen Punkten. Eigentlich können wir mit diesem Thema hier gleich loslegen. Mit diesem Weight Watchers-Thema. Ja. Ich weiß gar nicht, in welcher Ausgabe das war, aber in irgendeiner Ausgabe habe ich schon mal so ein Kurzreferat gehalten, wie scheiße die App ist. Das kann ich weiterhin auch nur bestätigen. Die App ist wirklich tricky, möchte ich fast schon sagen. Also, die ist mir fast schon zu schlecht. Doch, muss ich so sagen. Also, ich habe jetzt vermehrt Probleme gehabt, gerade wenn du mal irgendwie nur Sachen umänderst oder so, ja, also wenn du, keine Ahnung, du hast jetzt einen Apfel gegessen, willst noch einen zweiten hinzufügen, da crasht die App erstmal, oder wenn du ein Gericht verändern willst, dass du da vorher schon mal drin hattest, was weiß ich, die Grammzahl oder so, dann crasht die App. Also die App ist extrem labil, das finde ich fürchterlich. Ich hasse nichts mehr, als wenn Apps ständig abstürzen. Das ist Wahnsinn. Dann habe ich mir überlegt, dass ich es nochmal probiere mit der Web-App. Hm? Aber es ist. also wirklich, das ist nicht mehr normal. Es ist eigentlich eine Frechheit, dass das Geld kostet. Also jetzt unabhängig von diesem Punktesystem, davon rede ich jetzt mal gar nicht, sondern nur von diesen beiden Apps. Das ist der pure Wahnsinn. Ich vermute, dass selbst du, Chris, eine stabilere App bauen könntest. Mhm. Und deine Web-Applikation würde definitiv besser aussehen als das, was Weight Watchers hier bietet. Also da ist Handlungsbedarf. Ach so, und ich weiß nicht, ob ich das letzte Mal schon erzählt habe. Was ich auch ganz schlimm finde, ist, dass du Bezeichnungen, also Lebensmittelbezeichnungen, wirklich exakt so eingeben musst, wie es in der Datenbank hinterlegt ist. Also, was habe ich jetzt für ein Beispiel? Wenn irgendwas mit einem Bindestrich getrennt ist, ja, dann kann man es ja so schreiben, man schreibt ein Wort, Leerzeichen, Bindestrich, Leerzeichen und schreibt das nächste Wort. So. Es gibt aber auch die Möglichkeit, dass man das Wort schreibt, ein Bindestrich und dann gleich wieder das nächste Wort. So. Und das ist halt wichtig, wenn du nach einem Gericht suchst, wie haben es die da reingetippert? Mal haben sie ein Leerzeichen, mal nicht. Und wenn du das dann vergisst, dann klappt es auch nicht so richtig mit dem Suchen und so. Also da ist wirklich Handlungsbedarf. Das muss man aber auch mal hier knallhart so ansprechen, Chris. Dann nehme ich kein Blatt vom Mund und kritisiere Weight Watchers. Entschieden, möchte ich fast schon sagen. heute ist Wiegetag, steht ja schon ganz groß dran. Ich bin auch so aufgeregt. Dann gucken wir uns mal an, was ich so fabriziert habe jetzt eine Woche lang, Chris. Natürlich gehen wir jetzt nicht jeden einzelnen Tag durch, aber ich kann, wenn ich herausfinde, wie man diese App bedient hier, sogar dir mal was erzählen. Und zwar, also auf was ich ja Wert gelegt habe, ist, dass ich mich ein bisschen mehr bewege. Ja, und habe dann auch mit dem Joggen begonnen. Jeden zweiten Tag, jetzt erstmal nur so 18, 19, 20 Minuten. Weil ich habe halt immer wieder das gehört, nicht zu stark am Anfang loslegen, weil du halt einfach dann kaputt bist und was weiß ich, dann tut dir die Füße weh und dann joggst du halt einfach nicht mehr. Also lieber ein bisschen langsamer anfangen, ist ja immer noch besser als gar nichts machen und dann kann man das immer noch steigern. Würdest du mir da zustimmen? Absolut. Ja. Bist schon eingeschlafen? Ein bisschen. Okay. Also ich habe in der letzten Woche mir 35 Aktivitätspunkte verdient, Chris. Jetzt sagst du, ja, was soll mir denn das sagen? Also ein viertelstündiger Spaziergang ist gerade mal ein Punkt. Ah. Ja, den habe ich mir verdient. Ich habe von meinem Wochenextra einen Punkt gebraucht. Allerdings lag das daran, dass ich am Dienstag, wo wir die ganze Aktion gestartet haben, ja noch nicht so ganz auf meinen Punkte-Budget hier geachtet haben. Deswegen, ansonsten habe ich nie irgendwelche Punkte beim Wochenextra angegriffen, weil ich mir dachte, wenn ich damit jetzt schon beginne, bei 52 Punkten, wie wird das, wenn die Punkte dann reduzieren? Mit der Zeit werden die ja immer weiter runter reduziert. Also weißt du, wenn ich jetzt schon die Wochenextra-Punkte brauche, das kannst du ja dann völlig vergessen. Also die kann ich dann mir lieber mal aufheben, wenn ich irgendwo bei 35 Punkte oder so angekommen bin, dass ich dann noch 49 extra Punkte habe. Ja. Gestern zum Beispiel hatte ich sogar 18 Punkte übrig. Obwohl ich insgesamt 2 Kilo Obst und Gemüse gegessen habe. Unfassbar. Mein Kot ist ganz hart. Ich habe richtig harten Stuhl. Das ist meine Lieblingsszene aus der Superstau. Habe ich dir schon mal erzählt, ne? Wo Ottfried Fischer da sitzt und zu seiner Frau sagt, im Wohnmobil. Ich weiß auch nicht, was los ist. Ich habe so ganz harten, schwarzen Stuhl. Und sie steht da und macht das 8. Mal Omelette für ihn. Ja, der muss halt weniger essen. Ja, jetzt kommt aber der große Moment, wa, Chris? Mhm. Bist du auch so nicht aufgeregt wie ich? Ich bin sonderlich aufgeregt. Ja. Muss das Wodka trinken, sonst nehme ich mir gleich das Leben. Ja, ich warte noch, bis du wieder da bist, weil es sind ja großartige Momente hier zum ich bin da, hab schon. Na komm. Okay. Let's get this shit cracking. First up on the scale, Ricky Palm. Du musst jetzt mal kurz das Handtuch halten, ja? Ja, okay. Muss das Handtuch so eine Zeltform haben? Oh Gott. Bin ja mal gespannt. So, ich habe mich jetzt gewogen. Mhm. Haben wir jetzt, wie heißt das, California Love drunter gespielt? Ja, California Love. Wie heißt denn das? Jetzt pass mal auf. Wie heißt denn das? Tipp doch du mal, was du denkst, wie viel ich abgenommen habe. Wo soll ich denn das tippen? Nein, tippen, schätzen. Ach so, dachte ich, soll dir das... Das wird bestimmt schon in die Kilos gehen. Was schätze? 1,3. 2,9 Kilo. Boah, 2,9 Kilo. Way cut. So sieht's aus. Ihr erster Abnahmeerfolg. Sie haben 2,9 Kilo abgenommen. Ihre, ach siehste, werde ich gleich direkt bestraft. Ihre neue täglichen Pro Points liegen bei 51. Oh oh. Ja, ihr erste, das 51 Point Must System ist jetzt das aktuell. Ist jetzt genau, das 51 Point Must System. Ihr erster Abnahmeerfolg. Toll. Wir gratulieren zu Ihrem erfolgreichen Start. Sie können stolz auf sich sein. Bis nächste Woche. Der Erfolg ist also, dass Sie dir noch weniger zu fressen geben. Ja, also jetzt habe ich 51 Punkte, aber das reicht, dicke. Und habe 49 Punkte Wochenextra und das reicht wirklich. Also du, ich behaupte mal, es wird schwierig ab 40 Punkte. Bis dahin schaffst du das. Und ich will mal dazu sagen, mein erstes Abnahmeziel sind ja erstmal 105 Kilo. Ja, man muss dazu sagen, ich bin fast 2 Meter. Da ist das dann auch, weißt du, da kannst du nicht mit einmal hier so 10 Kilo abnehmen. Da musst du schon dich langsam ranpirschen, weil ja meine ganze Aerodynamik sich verändern würde. Sonst, klar, ich könnte ja selbstständig gar nicht mehr stehen. Oh, das ist schön. Hättest du damit gerechnet? 3 Kilo ist eine Ansage. In einer Woche und ich habe nie irgendwie Hunger gehabt. Also so. Das wird jetzt eventuell noch ähnlich so eine Woche weitergehen, aber dann wird es einbrechen. Weil du viel Wasser verlierst und so. Es ist ja nicht. Nee, weil dir fehlt ja nichts. Also weißt du, wenn ich sonst abgenommen habe, habe ich mir immer gedacht, oh Gott, das ist so fürchterlich, ich will eigentlich was essen. Und das hatte ich hier nie. Du kannst jederzeit halt Obst essen und das ist ganz, ganz wichtig. Ich bin halt absolut ein Ananas-Fan. Also ich kann mir jeden Tag eine komplette Ananas reinhauen. Mhm. Und da, also wenn ich irgendwo eine Ananas habe, würde ich jede Süßigkeit stehen lassen. Mhm. Ja. Willst du tippen, wie es nächste Woche aussieht? Ja. Was schätzt du? 2,1. Okay. Keiner merkt sich's, aber scheiß drauf. Also das sind die ersten Weigh-ins. Das ist ein großartiger Erfolg. Ja. Oh, jetzt habe ich hier noch ein Ausrufezeichen gekriegt. Ich muss nochmal draufklicken. Was? Ich muss nochmal hier kurz, ich habe hier ein Ausrufezeichen, wurde mir hier... Ach du Kacke. Oh ja. Vielleicht muss ich jetzt nochmal zum Nachwiegen gehen oder so. Ach, ist nur nochmal eine... Oh, ich kriege hier eine Ermahnung. Eine gesunde Gewichtsabnahme bewegt sich zwischen 500 Gramm und 1 Kilo pro Woche. Es wird empfohlen, dass stillende Mütter langsamer abnehmen. Also, warum ich jetzt diese Nachricht bekomme, die Push-Nachricht kriegst. Ja. Das liegt vielleicht an meiner Männertitte. Also, vielleicht brauchst du einfach nur ein bisschen mehr TRT. Das gibt's doch überhaupt nicht. Das ist ja eine Frechheit. Das ist ein Affront. Also, da schicke ich nachher gleich einen Tweet an Weight Watchers. Also, das gibt's doch überhaupt nicht. Was die damit durch die Brille sagen, hey, du fettes Schwein, mach mal ein bisschen langsamer, sonst kriegst du ja noch einen Herzkasper. Das ist ja Wahnsinn. Gut, naja, lass nochmal so stehen. Gut, das sind die ersten... Hast du mich über die Boxen oder über Stöpsel? Was? Hast du mich über Ausgabe oder über Stöpsel? Ich höre dich über den Stöpsel. Ich höre mich doppelt. Ehrlich? Ja. Und jetzt? Jetzt höre ich mich nicht mehr doppelt. Ich habe dich ein bisschen leiser gemacht. Also ich habe ja immer noch dieses etwas, ja, in die Jahre gekommene Headset. Mhm. Und ich bin bislang nicht bereit, ein zweites oder ein neues Headset mir zu holen, weil ich als nächste Anschaffung mir dann das gute alte T-Bone wiederholen werde. Mhm. Und wir wieder podcasten, so wie früher, Chris. Aber ich habe mir gedacht, dass wir das feierlich einweihen. Nämlich, wenn die neue Seite dann komplett fertig ist. Oh Gott, jetzt kam ja irgendwie noch ein Stück Ananas. Jetzt kann ich mich nochmal wiegen. Also wenn wir die neue Seite einweihen, da dachte ich, dass ich bis dahin auch ein neues Mikrofon am Start habe. Mhm. Und eigentlich wollte ich das ja mit dir nicht innerhalb der Sendung besprechen, aber ich muss dich fragen. Der nächste Pay-Per-View ist ja 170 am 22.02. Rousey McMahon. Vielleicht kannst du an diesem Samstag ab 9 Uhr dir Zeit nehmen. Ja. Kannst du dir ja mal überlegen. Hinaus willst, ja. Und wir gucken, auf was wir dann... Also ich habe ein tierisches Piepen auf meinem linken Ohr jetzt gerade die ganze Zeit. Das kommt entweder durch den Röpser oder ist das schon der Vorbote für einen Schlaganfall? Das könnte der Vorbote. Immer wenn ich spreche, piepst mir das ins Ohr rum hier. Oder liegt das an den Kopfhörern? Das ist ja schrecklich. Jetzt muss ich mal einen raustun. Der piepst immer noch. Ja, holprig. Ich bin ja kein Freund der Earpods. Ich schon, ich mag die. Die fallen raus bei mir, weil die so glatt sind. Die halten bei mir Bombe. Ich hatte das Problem bei den alten Apple-Headphones da. Bei den Earpods gar nicht. Okay, jetzt fangen wir hier mal an mit einer ganz interessanten Information, denn es war ja am Samstag wieder mal soweit, Pay-Per-View-Time bei der UFC 169 und ja, so ein bisschen stand die Frage im Raum, was kostet denn jetzt eigentlich so ein Pay-Per-View hier in Deutschland? Ich glaube, wir beschränken uns jetzt auf diese zwei kleinen Aussetzer, ja, ja, weil deine sind zwar mit die schönsten, aber gehen mir dann doch am meisten auf den Sack. So, und natürlich haben ein Haufen Fans auf der Facebook-Seite von UFC Deutschland angefragt, Leute, wie sieht's aus? Was kostet der Kack hier bei euch? Wir sollten das mal wissen. Man findet nirgendwo Informationen, beziehungsweise in der App und auf ufc.tv steht gar nichts dran, dass man es vorbestellen oder kaufen kann. Ist es jetzt kostenlos? Und dann hat sich UFC Deutschland irgendwann dazu durchgerungen, einem zu antworten. So blöde wie ich bin, habe ich natürlich jetzt den Screenshot wieder gelöscht. Ich wollte mir gerade nochmal vorholen. Auf jeden Fall ging es dann in der Antwort von UFC Deutschland auf der Facebook-Seite darum, was jetzt der Pay-Per-View kosten wird. Und da stand auch dran, ja, also die Prelims sind natürlich völlig kostenlos. Und der Pay-Per-View kostet dann was. Das sei nur ein Fehler von der UFC, weil das praktisch noch nicht aktualisiert wurde im System, ja, bei Pay-Per-Views. So, kurz vorm Event lief dann Facebook heiß. Insbesondere die UFC Deutschland Facebook-Seite. Ja. Es gab zig, muss ich mal vorstellen, ja. Ja, zig Anfragen, was jetzt dieser Pay-Per-View kostet. Also zwei Sachen. Offensichtlich ist da wirklich kein Mensch in der Lage gewesen, mal in alten Antworten zu schauen, was jetzt hier veranschlagt wird, beziehungsweise was die offizielle Stellungnahme von UFC Deutschland zu diesem Thema ist. Dann hätten sie ja das nachlesen können, was ich auch nachgelesen habe. Aber was ich viel schlimmer fand, dass sich von UFC Deutschland überhaupt niemand geäußert hat zu der ganzen Problematik. Also man hätte ja dann auch irgendwie sowas sagen können, genaue Preise wissen wir noch nicht, wir bitten um Verständnis oder einfach nur mal reagieren. Nichts, überhaupt keine Reaktion, null. Ich meine, wenn sich jemand in Deutschland erlauben kann, dann die UFC. Irgendwann habe ich dann, ich weiß gar nicht warum, weil es ist normal nicht meine Art, aber ich habe dann irgendwann gedacht, ach komm, jetzt poste ich hier diesen Screenshot rein und ja, dann hast du mal was Gutes getan. Ja, das habe ich gemacht. Das hat dann 15 Sekunden gedauert. Dann war dieser Screenshot direkt auch schon gelöscht von UFC Deutschland höchstpersönlich. Dann habe ich mir gedacht, ach, ihr seid aber dumme Drecks-Scheiß-Wichser. Ich glaube, das habe ich mir wirklich gedacht. Bis ich mir dann überlegt habe, wie das wohl abläuft. Und Chris, wir haben ja schon darüber gesprochen, aber ich bin mir wirklich jetzt mittlerweile felsenfest sicher. Da sitzt ein Vogel, der für diese ganze Seite zuständig ist. Ja. Aber wirklich offensichtlich von Tuten und Blasen genauso wenig Ahnung hat wie wir. Also der weiß genauso wenig, kostet der Pay-Per-View jetzt was oder kostet er nichts. Ja. Damit könnte ich leben. Wenn diese Geschichte jetzt nicht schon seit 2 Monaten geklärt hätte werden können. Denn ist es denn wirklich so schwer? Das ist es nämlich, ja, das ist es nämlich. Das Thema ist ja nicht, also, es war ja mal akut, also jetzt ist es ja immer noch aktuell, aber das Thema gibt es ja schon seit 1,5-2 Monaten. Was kostet ein Pay-Per-View? Wie bezahle ich ein Pay-Per-View etc.? Ich kann mir wirklich gut vorstellen, dass da ein Onkel im Keller irgendwo hockt und selbst überfordert ist und eventuell selbst sogar irgendwen anhaut bei der UFC und die sich einfach denken, ah, da kommt wieder so ein Kasper vom Deutschlandbüro, weiß ich nicht, und nervt uns wieder mit irgendeiner Scheiße. Und die denken sich dann halt, ja, komm, dann mach erstmal einen Spam-Ordner oder so. Also ich weiß es nicht. Aber das glaube ich nicht. Weil wenn du 2 Monate Zeit hast, das Allerwichtigste, das Wichtigste für die UFC sind die Pay-Per-Views. Also wenn ich diese Seite betreuen würde, sei es jetzt als Einzelner oder als, keine Ahnung, kleines Team mit 4, 5 Leuten, und es gibt diese Änderung, dann ist doch das allererste, was ich nach außen kommunizieren will, wie in Zukunft das Bezahlmodell laufen wird. Es gibt nur einen Grund, dass ich es nicht veröffentlichen möchte. Das ist dann, wenn es $55 kostet, so wie in den USA. Aber in dem Fall haben die zu uns praktisch gesagt, Prelims for free, die Maincards kosten. Das war schon mal der erste Oberbullshit. Denn wir haben relativ schnell lernen dürfen, die Prelims sind nicht generell for free, sondern nur die zum Beispiel Fox Sports One Prelims. Ja. Die Early Prelims vom Fight Pass sind nämlich überhaupt nicht einzusehen für uns. Mhm. Und Maincard bedeutet nicht zwangsläufig, dass ich dafür bezahlen muss. Und das sind Sachen, da bin ich mir sicher, die kann man abklären. Selbst wenn ich in 30 Spam-Ordnern landen würde, muss es ja irgendwie einen Kontakt geben. Und wenn es nur Europa ist, also die Europazentrale irgendwo in London, aber es muss doch irgendwo einen Kontakt geben, der mir zumindest erklären kann, wie man sich wenigstens so ansatzweise vorstellt in Zukunft, wie das ablaufen soll. Und ich muss an der Stelle wirklich sagen, die Facebook-Seite von UFC Deutschland, das ist ein Witz. Auch an Aktualität. Die haben vorhin eine Liste mit Preisen gepostet. Hast du die gesehen? Nein. Die haben sie jetzt gelöscht. Die haben sie jetzt wieder gelöscht? Weg, ja. Ich habe einen Zeugen, ich habe mit Pocho telefoniert und dann war ich auf. Da war ich auf UFC Deutschland, um zu gucken, wie viele Likes sie so haben. Und da haben sie gerade was gepostet mit den Preisen. Und das ist jetzt weg. Ja, ich gucke auch gerade. Also hier steht, unsere nächste Veranstaltung findet in der Nacht vom 15. auf den 16. Februar statt. Da stand übrigens zuerst in der Nacht vom 15. auf den 15. Februar. Aber naja, wir wollen ja hier nicht päpstlicher als der Papst sein. Und zwar ist es die UFC Fight Night 36 mit dem Hauptkampf zwischen Lyoto Machida und Gegard Mousasi. Das komplette Vorprogramm, 6 Kämpfe, wird in Deutschland kostenlos auf UFC TV übertragen. Das Hauptprogramm kostet $6,99. Das ist dann umgerechnet 5,14 € und in HD 6,61 €. Ihr seht es unter diesem Link auf UFC.tv. Ihr seht es unter diesem Link auf UFC.tv. Ja, okay, dann müssen wir dann mal anklicken. Ja, okay, das ist aber wenigstens dann mal eine Information, mit der man was anfangen kann. Es wird natürlich trotzdem wieder die Idioten geben, die dann am 15. 800 Mal fragen, was das jetzt kostet. Aber ich muss sagen, diese Seite, die Betreuung der UFC Deutschland-Seite ist ein Witz. Ist ein Witz, aus meiner Sicht. Ja, absolut. Also da muss mal irgendwie was geschehen. Also das kann ich nicht mehr so akzeptieren. Also ganz ehrlich, da ist unsere Seite informativer. Absolut, und hat mehr Reichweite, das stimmt. Ja, das sowieso. Da kann ich ja eine Information kurz unter das Volk streuen. Wir haben ja jetzt zum ersten Mal eine Gewinnausschüttung bekommen von unserem Sponsor. Also das ist ja das Schöne, wenn man einen Sponsor hat, bekommt man ja auch Geld ausbezahlt. Und das ist jetzt der Fall gewesen. Das hat uns natürlich überrascht und auch gefreut. Aber wir sind ja schon auch ein... Hallo Dries, möchte ich sagen. Ja, aber auch der Podcast des Volkes. Und das wollen wir natürlich auch repräsentieren. Und das ist natürlich so, was ist ein Staatschef ohne Volk? Deswegen haben wir das Geld, was wir da bekommen haben, gleich mal in Facebook-Likes und Twitter-Follower angelegt. Absolut. Also wir haben uns jetzt erstmal ein paar Facebook-Likes gekauft, damit wir relevanter werden und auch ein paar Twitter-Follower. Und das ziehen wir jetzt einfach so durch. Also mit allem, was wir an Sponsoreinnahmen einnehmen, werden wir uns Facebook-Likes und Twitter-Follower kaufen, bis wir alle haben. Also wir haben jetzt schon ein paar doppelt. Die könnt ihr dann, wenn ihr wollt, mit uns tauschen. Ja. Aber uns fehlen noch einige Legendenkarten. Da muss man noch sagen, einige Legenden-Follower, die brauchen wir noch. Aber die Idee war halt einfach, was andere können, können wir schon lange. Und es sieht halt auch einfach viel besser aus. Es steht uns halt auch viel besser. Ja. Und ich finde, so langsam aber sicher repräsentieren diese Zahlen auch wirklich unsere Reichweite, unseren Impact. Und unsere Penny. Naja. Erst wenn da ein K steht, ist das für mich... Naja. Johnny Bones Jones, Chris, das ist unser nächstes Thema. Mag ich nicht. Magst du nicht. Hat eine Q&A-Session gegeben. Ui. Jetzt am Freitag war das, glaube ich. In New Jersey? Ich glaube, in New Jersey war es. Also auf jeden Fall im Rahmen dieser UFC 169-Geschichte. Und eine der interessanteren Fragen bei dieser Q&A-Session war, ob er sich vorstellen kann, relativ zeitnah gegen Cain Velasquez zu kämpfen, beziehungsweise ins Heavyweight zu wechseln. Und John Jones hat gesagt, nein, eigentlich hat er jetzt noch keinen Bock darauf. Er will jetzt hier erstmal in der Light Heavyweight Division für Ruhe sorgen. Tischera, Gustafsson und Daniel Cormier. Das sind die drei Kämpfe, die auf seiner To-Do-Liste jetzt gerade stehen, sagt er selber. Und wenn er die drei Kämpfe hinter sich hat, dann können wir wieder über einen Superfight sprechen. Und natürlich auch möglicherweise über einen Wechsel ins Heavyweight. Es wäre geil, wenn Jones ins Heavyweight wechseln würde, weil die Light Heavyweight Division, die trägt sich auch so ohne Johnny Bones. Ja, ab einem bestimmten Moment mit Sicherheit, aber ich gebe ihm da schon recht, dass Teixeira, Gustafsson, das wollen wir alles noch sehen und auch gegen Daniel Cormier wollen wir das noch sehen. Frage ist natürlich, wenn, ich glaube, ich traue es irgendwie DC mehr zu als Gustafsson, ich weiß nicht genau warum. Die Frage ist natürlich nur, wenn DC wirklich jetzt nach Teixeira und dann wahrscheinlich nach Gustafsson dann den dritten Kampf als nächstes gegen Jones hat, dass er ihn wirklich besiegt. Ja, ich traue es ihm auch zu. Also für mich ist... Ich muss sagen, ich bin definitiv für DC, aber 100 pro. Aber ich möchte nicht, dass DC gewinnt, weil ich möchte wirklich diesen Superfight. Ey, wirklich, Velasquez Jones, leck mich am Arsch. Ja, es ist halt die Frage, also weil bei den Heavyweights, sprich bei Velasquez, ist ja auch so ein bisschen so diese Schnelllebigkeit eigentlich in den letzten Jahren immer angesagt gewesen, sprich, du hast den Titel nicht lange halten können, aber bei Velasquez hat man tatsächlich das Gefühl, der könnte den länger halten. Und wenn man jetzt guckt, Teixeira Gustafsson, das müsste 2014 noch gehen für Jones, und 2015 dann DC, dann könnte es sein, dass es Ende 2015 bei dieser Silvesterkarte, nenne ich es jetzt einfach mal, theoretisch zu so einem Superfight kommen könnte. Was er übrigens auch gesagt hat, ist, dass er nichts gegen eine Cruiserweight-Klasse hätte. Ich glaube, Cruiserweight sind 225 Pfund. Da müsste ich jetzt aber nochmal nachgoogeln. Also unterm Fly oder was? Nee, 225. 200, ach so. Also ach, echt? Naja, das Problem ist ja jetzt, du hast zwischen Light Heavyweight und Heavyweight einen sehr großen Gewichtsunterschied. Ja. Warum ist das so? Ja, ich vermute mal, das sieht halt einfach auch gut aus, wenn da so Riesenviecher dann gegeneinander antreten und dann trotzdem auch so etwas technisch versiertere wieder mit dabei sind. Also meint Johnny Bones, dass er dann eher ein Kandidat fürs Cruiser als fürs Heavy wäre, oder wie? Ja, ich hoffe, dass jetzt Cruiserweight auch richtig ist mit 225 Pfund. Es könnte auch ein bisschen weniger sein. Ich weiß es nicht mehr genau. Aber im Endeffekt würde er sich praktisch nochmal eine Gewichtsklasse zwischen Light Heavyweight und Heavyweight wünschen, weil er da auch zum Beispiel einen Cain Velasquez eher sieht in dieser Klasse. Ich meine, Heavyweight, da denkst du halt schon eher an so Alistair Overeems und Brock Lesnar. Und Cain Velasquez ist ja eher, auch Junior Dos Santos. Stipe Miocic. Ja, sind ja eher kleinere, leichtere Typen, die immer noch extrem schwer sind, aber du weißt, was ich meine. Ja. Aber ich habe keine Ahnung, ob die UFC sowas plant. Also, wird sich zeigen. Und was er auch gesagt hat, er könnte sich theoretisch sogar einen Superfight gegen Chris Weidman vorstellen. Er gegen Chris Weidman, und zwar im Madison Square Garden, wenn es der UFC endlich mal gelänge, New York zu greifen. Ja. Genau. Dann hat er gesagt, das wäre natürlich großartig. Ich gegen Chris Weidman in einem Superfight in New York. Ich glaube auch, dass da die Halle... Da müssen sich dann halt dementsprechend treffen, ne, vom Gewicht her. Und ich glaube, bei Weidman ist vom Gewicht nach oben, glaube ich, nicht mehr so viel Luft. Naja, es ist leichter als nach unten für Jones. Also das geht schon. Das meine ich ja, deswegen. Also 195, denke ich mal, vielleicht machen die so einen Catchweight-Fight. Dann machst du 195. Aber Weidman hat viel zu tun in seiner Division. Ja, ja, der ist beschäftigt. Aber warum nicht? Wenn es wirklich mal irgendwann dazu kommen würde, im Madison Square Garden, ist es schon auch eine interessante Denkweise. Überhaupt, John Jones hat mir sehr gut gefallen in der Q&A-Session. Aber ich bin ja auch so ein John-Jones-Typ. Mir fliegt ja auch alles zu im Endeffekt. Und deswegen kann ich mich voll und ganz mit ihm identifizieren. Und ja, ich verstehe ihn einfach bei vielen Sachen. Aber wie? Hatte der für die Q&A so einen Zugang? Wie heißt denn das noch gleich? Das, Eine Akkreditierung? Ja, so. Bestimmt, Chris. Tja. Aber ein Versuch war es wert. Dann gibt es interessante Nachrichten ringsrum um Jessica Ei. Ja, komplett um sie herum. Sie steht da und um sie herum kreisen die Nachrichten. Muss man sehen, hat sie jetzt so ein Video gepostet. Ach echt? Ja, und zwar 4 Monate nach ihrem Kampf gegen Sarah Kaufmann hat sie jetzt... Sarah Kaufmann, du hast absolut recht, hat sie jetzt gesagt bekommen, du, also der Kampf, den hast du zwar gewonnen, aber wir wandeln den jetzt mal in eine No-Decision um, denn die Texas Commission da hat festgestellt, dass Jessica irgendwelche verbotenen Substanzen zu sich genommen hat. Mhm. Die Frage ist natürlich, was sind das für Substanzen? Das wurde nämlich nicht gesagt. Es sind halt einfach verbotene und es seien aber keine Steroide, behauptet jedenfalls Jessica Ei. Die Strafe, die sie dafür bekommt, war erstmal ein bisschen verwirrend. Also es ist so, sie muss $1,875 bezahlen. Das ist jetzt nicht so das ganz große Problem. Und ist 1 Jahr suspendiert. Ja. Aber nur auf Bewährung. Also natürlich. Das ist das Gute, wenn sie jetzt 1 Jahr lang sich an die Regeln hält, passiert nichts. Mhm. Sollte noch mal was vorkommen, weiß ich gar nicht, dann wie das ist. Dann was ist. Los. Muss sie dann 1 Jahr aussetzen oder läuft dann einfach noch der Rest der Bewährung als Sperre weiter? Wie ist denn weiß das im Knast, wenn ich 3 Jahre Bewährung habe und im 2. Jahr knalle ich einen ab? Muss ich dann nur 1 Jahr im Knast? Naja. Oder 3? Nee, aber das Gute ist natürlich, dass der Kampf gegen wen muss ich jetzt mal antreten? Weiß ich noch? Jessica Ei. Warte, das kriege ich ganz schnell raus. Ich habe hier ein unfassbares. Ach nee, kriege ich doch nicht ganz schnell raus. Doch, das will ich jetzt wissen. Gegen Alexis Davis war das. Alexis Davis, du hast recht. Und zwar auch bei 170. Also da wird sie mit dabei sein können. Nicht in der Main Card, pfui. Sagt sie jedenfalls. Aber das Problem, was ich jetzt hier sehe, ist, dass sie im Endeffekt keine richtige Strafe hat. Denn sie hat ihren Bonus für den Sieg bekommen. Ja, du bekommst ja dann immer die doppelte Gage. Den hat sie ja schon bekommen. Sie wurde jetzt auch im Nachhinein behandelt, als hätte sie den Kampf gewonnen. Mhm. Ja, im Gegensatz zu Sarah Kaufmann hat nämlich Jessica Ei schon einen Kampf und Sarah Kaufmann hat immer noch keinen. Und sie hat natürlich auch nach außen hin jetzt ein anderes Standing, weil die meisten werden sie abspeichern, als das ist die Sarah Kaufmann besiegt hat. Mhm. Also eigentlich kommt sie da mit einem blauen Auge davon. Und mehr das im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Wenn du dich an den Kampf damals erinnern kannst. Ja. Also ich sehe das ein bisschen skeptisch. Also die Frage ist natürlich, was hat sie hier genommen? War es jetzt irgendein Hustensaft, den sie hätte angeben müssen bei der Commission? Weißt du ja, wie das dann auch im Fußball oftmals ist. Oder, also da gibt es ja auch absurde Sachen, die du da, glaube ich, anmelden musst beim Fußball, wenn du das vergessen hast. Aber gut, dann hast du halt auch die Arschkarte gezogen. Egal wie unwichtig die Substanz letzten Endes war. Absolut, ja. Deswegen, ich mag sie ja, deswegen fällt es mir auch so schwer zu sagen, man hätte sie härter bestrafen müssen, aber man hätte sie, glaube ich, härter bestrafen müssen. Definitiv, aber man ist ein bisschen voreingenommen, weil sie schon toll ist, ne? Geile Titten hat und so, ja, das stimmt. Schlechte Nachrichten für UFC 170 gibt es auch noch bezüglich der Kollegin im Bantamweight, und zwar Francisco Rivera hat sich verletzt, hat sich die Hand gebrochen. Sollte eigentlich antreten gegen den guten Rafael Assunção. Richtig, Rafael Assunção, der uns aufgefallen ist im Kampf gegen TJ Dillashaw. Den hat er nämlich knapp besiegt. Und Assunção hat dann auch gleich sich zu Wort gemeldet und hat so ein bisschen Hennen Brow herausgefordert und hat gesagt, hier du, also alle anderen hatten ihre Chance, ich aber noch nicht. Und eigentlich wäre ich jetzt dann mal dran und pipapo und hier und da. Und dann hat sich auch noch TJ Dillashaw zu Wort gemeldet und hat gesagt, du, wie wär's eigentlich mit dem Rematch? Denn aus meiner Sicht ging der letzte Kampf nicht so deutlich an dich, wie du das denkst. Dann hat Assunção wieder geschrieben, ach, am besten schaust du dir nochmal den Kampf an und dann reden wir weiter. Unterm Strich ist zwar noch nicht bestätigt von der UFC, sieht's aber jetzt danach aus, dass Eddie Wineland einspringt für Francisco Rivera und auf Assunção trifft. Ist cool, ist cool, aber diese Division, da kommen wir vielleicht nachher noch dazu, die Bantamweight Division, die ist für mich seit Samstag völlig abgekühlt. Ja, natürlich ist sie völlig abgekühlt. Für mich verständlich. Also klar, wir können uns darüber streiten, wer Number One Contender ist, aber bis aber mehr dann auch nicht. Ja, es ist irgendwie schade. Weil ich hätte natürlich schon Bock, da richtig geile Competition wie im Hast du das Gesicht von Dana White gesehen, als er den Gürtel umgemacht hat, ne? Habe ich jetzt nicht so drauf geachtet. Aber ich glaube, er hat ja kein Problem damit, dass einer so gut ist. Ich glaube, er hat eher ein Problem damit, dass es keinen zweiten gibt, der ihn herausfordern kann. Also andererseits. Ich glaube, er hat kein Problem damit, dass einer so gut ist, sondern er hat ein Problem damit, dass einer so gut ist, der so öde ist. Nicht im Ring, sondern außerhalb des Rings und alles, was dazu gehört, der ist so öde. Hanbarrow ist so blöde, wirklich. Und als du gesehen hast, als Dana White da obligatorisch wieder den Gürtel umgemacht hat, oh, da, ey, guck dir die Szene irgendwie nochmal an, er hat so grimmig geguckt. Da stelle ich dir gleich eine Frage. Fußball. Ja, da hast du einen Spieler, der kann die geilsten Pässe schlagen, der trifft aus den Thiago? Unmöglichsten Situationen. Thiago? Trifft nicht ganz auf Thiago zu, weil er cool ist. Ich sage jetzt, er ist völlig introvertiert, sieht scheiße aus, kriegt keinen geraden Satz raus, aber auf dem Platz ist er großartig. Ich behaupte, der wird trotzdem ein großer Star. Eigentlich muss die Leistung für sich. Du kannst mir nicht sagen, dass der Spieler. Max Kruse. Obwohl er spielt auch im Moment scheiße. Ja, aber der hat ja ein geiles Mic-Work. Ja. Guten Tag, Herr Lanz. Schön, bei Wetten, dass zu sein. Gibt es noch? Gibt es noch Wetten, dass? Ja, es gibt es noch. Ich glaub, das war aber gerade Sabine Töpperwien, hast du doch gerade nachgemacht, oder? Ausgerechnet Mandzukic. Was denn? Ja, nee, nix. Also, du weißt ja, was ich hinaus will. Ja, ich glaube, man wird ihm damit nicht gerecht und es liegt auch ein bisschen an der UFC. Aber Fakt ist doch, dass du zu einem Überstar nur wirst, wenn alles stimmt. Lass uns doch mal zu einem anderen Beispiel kommen. Tyson Kidd. Was? Tyson Kidd? Kennst du den nicht mehr? Doch, aber das ist der beste Wrestler, den es wahrscheinlich in den letzten Jahrhunderten gab und den interessiert kein Schwein, weil er sonst halt eine Gurke ist. Aber das kannst du nicht vergleichen. Wrestling ist keine Sportart, keine kompetitive. Das ist also Quatsch. Ja, mit Fußball, das ist schon eine gute Analogie. Für mich ist es so, wenn jemand was gut kann, dann musst du ihn halt auch einfach, dann sollte man diese Leistung damals an sich anerkennen. So. Ronaldinho vielleicht? Nee, der war ja auch extrovertiert. Ja. Es ist auch egal, wen wir jetzt da hernehmen. Aber ich glaube, dass die UFC einen Fehler macht, weil sie ihn nicht so ins Rampenlicht stellen, wie sie es vielleicht könnten. Wie sie es mit Sicherheit könnten, wie er es mit Sicherheit auch verdient hat. Aber ich bin mir felsenfest davon überzeugt, wenn du dir das nochmal anguckst, Dana White war so dermaßen angepisst. Ja, natürlich. Weil es so eine komische Decision war, reden wir dann gleich noch drüber. Und zweitens, weil Hanbarrow wirklich ein Live-Stinker ist, wie du sagen würdest. Der ist wirklich so öde, aber er ist so gut. Und das ist wirklich so ein Zwiespalt. Ja, du willst halt so ein Faber als Titelträger. Voll willst du das, natürlich. Das kann man sich schon erklären, warum Dana White dann nicht ganz so erfreut ist. Aber wir kommen gleich darauf. Ich habe doch ein paar Kämpfe, die. Es ist ja auch Geld, ne? Es ist ja auch Geld. Willst du, wenn du Jay Leno bist, willst du Hanbarrow in deiner Show haben oder Uriah Faber? Ja, klar. Ist doch logisch. Aber das ist wieder was anderes. Weil da könntest du jetzt auch sagen, willst du Philipp Lahm in deiner Show haben oder Frank Ribéry? Da würde ich halt mir auch Ribéry auswählen. Richtig, ja. Aber die sind so auf Weltklasse-Niveau nicht weit voneinander entfernt, wenn nicht sogar gleich gut. Also jetzt natürlich nicht. Weißt du, wie ich meine? Also ich bin mir nicht ganz sicher, ob du mit Fußball noch irgendwelche Analogien machen solltest nach deinen Fußball-Skills, FIFA-Skills. Ja, wieso? Ich muss da wirklich mal ehrlich mit dir ins Gericht gehen. Ich habe ein Tor geschossen, wo wir Koop gespielt haben. Das, was wir gestern gespielt haben, die drei Spiele, das war wirklich nicht große Klasse. Wir sind aufgestiegen. Wir sind in die dritte aufgestiegen. Dritte Liga. Nach diesem Podcast, Chris. Ricky, da muss wirklich mehr kommen. Nach diesem Podcast. Aber es ist auch. Ich klemme mir die Hosen hoch. Da muss auch mehr passieren. Es wird mehr passieren. Ich hab mir jetzt so ein Stirnband geholt und tape meine Handgelenke. Nachher geht's rund. UFC on Fox 11 steht an am 19.04. in Orlando. Fabricio Werdum, Travis Brown ist der Main Event. Und Donald Cerrone gegen Edson Barboza wird ebenfalls mit auf die Karte gepackt. Bedeutet wahrscheinlich, dass Donald Cerrone sein großes Ziel mit 6 Kämpfen in einem Jahr nicht schaffen kann. Also wenn er erst wieder im April kämpft, das ist sein zweiter Kampf, ich glaube, das wird ein bisschen zu eng mit 6 Kämpfen. Dann in, wenn ich es richtig nachgerechnet habe, 8 Monaten. Eigentlich 7,5. Also das ist ja jeden Monat einer fast schon. Alle 5 Wochen. Alle 4 Wochen und 3 Tage. Alle 4 UFC Wochen. Fit hat gerade geschrieben oder einen Artikel rausgebracht, das Killer, ein Killer-Workout von Brittany Palmer. Vielleicht sollten wir uns das mal angucken. Ja, die ist mir mittlerweile fast schon suspekt. Hast du mal ihr großartiges Format, Slow and Sexy oder so angeguckt? Slow and Sexy, ich liebe es. Nee, das ist doch furchtbar. Das ist so ein Bullshit. Aber ich dann was? Sie bemalt in Slow-Mo knapp bekleidet Bilder? Das war einmal. Ach so, das habe ich nur gesehen. Ach so, ja, das war das erste Mal, wo sie das gezeigt haben. Das fand ich aber auch schon völlig bescheuert. Aber es wurde danach noch viel schlimmer. Dann steht sie einfach da und jemand mit einem Skateboard springt über sie drüber. Und das wird dann 3 Minuten lang gezeigt. Super. Also ich glaube, aus der wird nochmal was. UFC on Fox, wie gesagt, mit Cerrone gegen Barboza. Also Cerrone schon wieder auf einer UFC on Fox Card. War er jetzt erst auf der 10. UFC on Fox Veranstaltung. Also es scheint so, als ob Fox Cerrone mag. Und Edson Barboza, der hat ja diesen großartigen Fight gehabt gegen hier den Alpha-Mail-Typen. Wie hieß denn der nochmal? Verdammte Axt. Och, der hat jetzt auch getwittert, dass er gern Herb Dean in seinem Kampf gegen Edson Barboza als Referee gehabt hätte. Der hieß Danny Castillo. So. Gegen den hat er zuletzt gewonnen. Das war ein großartiger Kampf. Und auf diesen Kampf freue ich mich. Große Chance für Barboza und für Cerrone, wenn er das gewinnt, dann reden wir wieder von Competition, Baby. Würde ich mal so sagen. Ich glaube, auf 7 ist Donald Cerrone aktuell gerankt. Auf 8. Aber wenn er jetzt mal Barboza besiegt, dann ja, vielleicht Nate Diaz. Naja, mit den Diaz-Brüdern, da ist es schwierig zu planen. Ja, das stimmt. Mal ist irgendwie eine Geburtstagsfeier. Ja, ein Klassentreffen. Ja, es kommt einfach immer was dazwischen. Aber kann man auch verstehen. Ich sehe übrigens gerade das Video mit den Skateboardern. Ja, da könntest du nebenbei FIFA spielen und noch so eine Sendung komplett moderieren. So interessant ist das. Die ist aber schön, die Frau. UFC 172, John Jones gegen Glover Teixeira findet am 26.11. in Baltimore statt und da wurden 3 Kämpfe bekannt gegeben und es sind 3 Kämpfe, auf die ich mich freue. Luke Rockhold trifft auf Tim Boach. Luke Rockhold ja mit der geilen Performance zuletzt gegen Philippou. Ich will immer Jiu-Jitsu sagen und dann kommt was ganz anderes dabei raus. Joe Benavides, ja, kommt zurück nach seiner katastrophalen Niederlage gegen Demetrius Johnson und trifft auf Tim Elliott. Kenne ich nicht. Ja, doch, hast du auch schon mal gesehen. Der hat einen Kampf gehabt, zuletzt gegen Bogatinov, wenn ich mich richtig erinnere. Das ist ein toughes Stück Scheiße. Also, das ist wirklich niemand, den du so leicht mal auf die Bretter legst. Und gleichzeitig hat er gute Skills. Ist ein Gegner, den Benavides besiegen muss, aber es ist kein einfacher Gegner. Interessanter Kampf, gefällt mir. Aber richtig freue ich mich auf die Rückkehr von Phil Davis, nicht weil der so excited ist, sondern weil er halt, ich bin einfach gespannt, ob er ja seine Leistung so fortsetzen kann, die er bislang gezeigt hat, nach seinem Sieg gegen Machida. Erinnerst du dich vielleicht dran? Das ist jetzt schon ganz schön lange her. Man hat lange nichts von Phil Davis gehört und sein Gegner ist Anthony Johnson. Den kennst du jetzt noch nicht, aber also ich kenne ihn auch nur von Erzählungen und Nachlesungen. Von Mythen. Im Internet. Es muss eine Maschine sein. Bei World Series of Fighting war der, ist auch einer von den Black Zillions und der Typ gilt so insgeheim als möglicher zukünftiger UFC-Champion. Also, ach was. Ja, der muss legit sein. Und da freue ich, also ich freue mich natürlich tierisch. Also wenn jemand mit solchen Vorschlusswehren reinkommt, dann freue ich mich natürlich tierisch. Ich muss jetzt was trinken, sonst läuft mir meine Rotze hier noch. Also dieses Video mit den Skateboardern, das war eine Katastrophe. Ja, danach gibt es dann noch eins mit Brandon Sharp und das ist dann nochmal schlechter. Slow and Hot mit Brandon Sharp? Und Brittany Palmer. Ja, also die Geschichte mit Anthony Johnson hat sich so ein bisschen abgezeichnet und darauf freue ich mich, dass Johnson in die UFC zurückkehren wird. Dann, Chris, in der letzten Ausgabe haben wir es schon verkündet, bevor es überhaupt die UFC wusste. Chris Weidman gegen Vitor Belfort findet statt am 24.05. in Las Vegas. Und Jill Sonnen gegen Wanderlei Silva ist der Co-Main-Event. Yes. Und ich freue mich natürlich für Chris Weidman, der damit endlich den Sommer genießen kann. Das hat er ja gesagt, dass das so sein großer Wunsch ist. Und ich bin großer Chris Weidman-Fan. Ich glaube, ich bin der größte Chris Weidman-Fan. Das hat man schon gemerkt, ja. Er ist großartig. Ich glaube, er besiegt Vitor Belfort nach 12 Sekunden. Wie? Nach 12 Sekunden hackt er dem beide Beine ab. Abhacken? Ja, mit einem Handkantenschlag. Ja. Gut, aber das sind ein paar schöne Kampfansetzungen, da freue ich mich drauf. Benson Henderson ist übrigens im Pound-for-Pound-Ranking trotz Sieg gefallen. Ja, logisch. Hat ja sich auch nicht gerade mit Ruhm bekleckert in seinem Kampf. Er ist nur noch auf 12. Benson Henderson ist übrigens ziemlich angepisst, weil Aldo ja jetzt gegen Pettis wahrscheinlich antritt. Offensichtlich hat sich Benson Henderson, warum auch immer, gedacht, dass er jetzt dann wieder auf Pettis trifft. Also, zu Recht. Ja, genau. Da breche ich ja auch. UFC 169, das war die Veranstaltung, die wir am Samstag uns ansehen mussten, muss man im Nachhinein sagen. Naja, zum der Start, da hat man sich gedacht, wird das beste Event aller Zeiten. Wir kommen gleich dazu, wir gehen gleich ins Detail. Es wurden natürlich wieder auch Bonis ausgeschüttelt, Alter. Abel Trujillo gewinnt Fight of the Night und Knockout of the Night, natürlich deswegen auch Jamie Warner mit einem schönen Bonus bedacht. Es gab keine Submission, deswegen gibt es keine Submission of the Night. Das wiederum kommt auch Abel Trujillo und Jamie Warner zugute, denn Dana hat sich gedacht, wenn wir $50.000 übrig haben, teilen wir das einfach zwischen diesen beiden. Man hätte es auch wirklich niemandem anderem irgendwie anvertrauen können, das Geld, weil das ist eine reine Katastrophe gewesen. Aber wir kommen jetzt ganz, ganz explizit dazu in unserer schönen, neuen, großartigen Kategorie, in die ich mich wirklich schon so einen Ticken verliebt habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde diese Geschichte auch fantastisch, nur ich hatte leider nicht so viele Daumen hoch. Ja, das kann ich nachvollziehen. Aber ich hatte leider auch nicht so viele Daumen runter, weil es war wirklich so viel Durchschnitt dabei, aber ich habe ein paar. Naja, wir gucken mal. Daumen hoch, Daumen runter. Was hat uns gefallen, was nicht so sehr, Chris? Wenn du nicht so viele hast, dann beginne ich erstmal. Und zwar mit einem Daumen runter. Das hat sich schon am Freitag ereignet. Und zwar die Weigh-ins und John Lineker, der tatsächlich das Kunststück verbracht hat. Ich will ja jetzt hier nicht sagen, dass wir das schon im Vorfeld uns gedacht haben. Aber spätestens nachdem er gesagt hat, also das mit diesem Mike Dolce, das ist ja völlig überbewertet. Mit diesem Weightcut, das mache ich mal schön selber. Over! Ja, er hat es wieder nicht geschafft. 127 Pfund, eine Stunde später durfte er sich nochmal auf die Waage stellen, hat dann zwar 126 geschafft, aber ich sag dir ganz ehrlich, wenn ich Dana White wäre, würde ich zu ihm jetzt sagen, Junge, du hast jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder du nimmst deine Sachen und ich will dich hier nie wiedersehen, oder du wechselst jetzt ins Bantamweight. Ja. So. Ich würde den nicht mehr im Flyweight antreten lassen. Das ist eine Frechheit. Das ist wirklich eine Frechheit. Das ist so unprofessionell. Das ist unverschämt. In allererster Linie ist das erstmal unverschämt. Ja. Also das dem ganzen Gym auch über, da arbeitest du monatelang. Und was macht der? Er schafft den Cut einfach nicht. Ja, das geht nicht. Also ich bin wirklich auch enttäuscht gewesen, dass es so kommt, weil du gehst natürlich davon aus, wusste ja, dass das so eine Art Number-One-Contender-Cup ist. Enttäuscht waren wir sogar. Ja. Und dann wirklich da auf die Waage zu gehen und wieder 2 Pfund oder okay, 1 Pfund, der darf ja 126 wiegen, drüber zu sein, das ist so eine Frechheit, da würde ich hätte mich krank gemeldet, hätte so einen gelben Zettel hätte ich reingereicht. Oder so einen Luftballon hätte er sich ans Ohr binden können, dann hätte er vielleicht noch so ein Stück Pfund hochgezogen, aber naja. Also das fand ich eine Katastrophe und hat für mich deswegen auch den Daumen runterbekommen. Bin ich jetzt? Wenn du willst. Ich kann auch noch einen Daumen hoch sagen, dann sind wir vielleicht auf Gleichstand. Daumen hoch natürlich ganz klar für Al Iaquinta gegen Kevin Lee. Das war ein großartiger Kampf, muss ich sagen. Al Iaquinta bin ich ja so ein kleiner Fan von. Der hat uns aber so dann doch mehr oder weniger enttäuscht in seinem letzten Kampf. Ich glaube, das war auf der England-Card. Manchester. Ich bin mir aber nicht mehr hundertprozentig sicher, ob ich da jetzt keinen Blödsinn erzähle, aber so um den Zeitraum muss es dann auf jeden Fall herum gewesen sein. Und dieser Kampf, da flogen ja wirklich die Fetzen schon. Nicht nur im Octagon, sondern auch bei Chris Weidman in der First Row. Ja. Chris Weidman, der war überhaupt nicht mehr zu halten. Also, was war da los mit ihm? Er ist halt sein Teammate, das hat man, glaube ich, auch bemerkt. Die beiden mögen sich halt. Und ich kann mir schon vorstellen, wenn da dein Kumpel, mit dem du regelmäßig trainierst, einen Kampf hat und hier sehr, sehr gut aussieht, das kann man ihm nicht absprechen, bis auf die zweite Runde, sah er wirklich gut aus. Ja. Und dann können deine Emotionen schon mal mit dir durchgehen. Das Ding ist halt, Chris, ja, Ariel Helwani hat was gesagt, was gar nicht so doof ist. Er hat gemeint, er hätte die zweite Runde 10-8 an Kevin Lee gegeben. Weil Kevin Lee sehr, sehr lange, sehr, sehr dominant Elia Quinta am Rande der Niederlage hatte. Mhm. Ich habe es nicht so gewertet, aber ich hätte, glaube ich, auch kein Problem mit, wenn das jemand so sieht. Ich sah es auch so. Ich habe Kevin Lee die dritte gegeben. Was, du hast ihm die dritte Runde gegeben? Dann hast du einen ganz anderen Kampf gesehen als wieso? Die Mehrheit der Menschen. Naja, die dritte Runde war sehr, sehr deutlich für... Dann kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Elia Quinta, die erste auch. Es geht darum, dass er in der zweiten Runde diese Submission angesetzt hat, Kevin Lee. Stimmt, das war doch... stimmt, mit dem Guillotine, das Ding, ne? Ja, genau, weiß ich auch nicht mehr, welche Submission das war. Aber es war sehr, sehr tight. Doch, jetzt kann ich mich wieder erinnern, ja. Ja, und es gibt natürlich dann schon Gründe, wo man jetzt sagen könnte, ja, die kannst du 10-8... an Elia Quinta an Kevin Lee geben. Und dann Kevin Lee halt, hatte doch auch diese großen Knieprobleme, ne? Oder Beinprobleme. Daran kann ich mich jetzt wiederum nicht erinnern. Er hatte irgendwie, in der ersten Runde gab es irgendwie Stress, also da hatte er irgendwie, da war irgendein Leckbar oder so, ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall hatte er ab der ersten Runde schon Probleme mit dem Knie in der Pause. Nach der ersten Runde hat er auch zum Referee, zum Trainer gesagt, hier, my leg is hurting. Und dann der Trainer hat nur gesagt, scheißegal, jetzt konzentrier dich. So. Ja, so ist bei uns ja auch immer. So ist bei uns auch immer. Und ja, stimmt, aber die zweite Runde, das war das, wo Aya Quinta fast ausgetappt hätte. Richtig. Und da könnte man natürlich schon argumentieren, du, das ist 10-8. Aber natürlich kannst du dann wiederum auch sagen, dann musst du die erste 10-8 an Aya Quinta geben, der hat ihn schließlich zu Boden geschickt. Mhm. Ich glaube, der richtige Mann hat gewonnen. Ja. Ich glaube schon. So, meinen Daumen runter. Jetzt halte ich mal fest. Ja, ich halte mich mal fest. Hältst du dich fest? Ich bin sowas von am Festhalten. Mein Daumen runter, mein erster Daumen runter geht an mich. Ja, zu Recht. Hast du wieder deine Fernbedienung nicht gefunden, oder? Und zwar Hanbarau versus Raya Faber, lass uns mal gleich darüber sprechen. Oh. Was denn jetzt? Ja, gehst gleich voll ins Eingemachte. Ja, kann ich ganz kurz dazu sagen? Ja. Bei mir ist es Daumen hoch für Hannah Barrow. Nee, bei mir geht es erstmal Daumen runter an mich. Und zwar gab ja nur eine Runde, nicht wahr? Faber wurde zweimal niedergeschlagen. Und dann gab es ja diese Submission-Geschichte, wo ja Uriah Faber nicht abgeklopft hat, sondern irgendwie die Hände nur noch über den Kopf zusammengeschlagen hat und Hannah Barrow Hammerfist gegeben hat. Ja. Und dann hat ja Herb Dean gesagt, hier, Uriah, was denn los? Was ist denn los? Und dann müssten sie eigentlich Thumbs abgeben von Faber, ne? Dass er sagt, alles fresh, ne? Naja, ich hätte eher gedacht, dass er einfach eine Aktion zeigt, also sich bewegt. Naja, aber Daumen hoch wäre ja schon mal was. Wäre schon mal was. So, er hat es ja auch gegeben. Ja, ist nur schwer zu sehen dahinter. Ja, es war sehr, sehr schwer zu sehen, weil er hat es mit der rechten Hand gegeben. Herb Dean war auf der linken Seite von ihm, also konnte im Prinzip nur die linke Hand sehen. Vielleicht auch ein Fehler von Herb Dean, meinetwegen. Und ich habe mir gedacht, ja, er hat dann später nochmal ganz deutlich den Daumen hoch gemacht mit der rechten Hand. Da habe ich mir nur gedacht, Faber, du bist ja ein dummes Stück Affenscheiße. So, ja, willst jetzt dem armen Herb Dean klar machen, dass du den Daumen oben hattest am Arsch? Dann gab es nochmal eine Replay, wo man ganz klar gesehen hat, dass Herb Dean gefragt hat, ob es hier, wie es aussieht bei Uriah. Und er hat den Daumen hoch gemacht. Erst danach hat er den Kampf beendet, Herb Dean. Und da muss ich ganz klar sagen, Daumen runter an mich, weil ich habe Uriah Faber zu früh verurteilt. Er hat rechtzeitig den Daumen hoch gemacht. Die Frage ist natürlich nur, Ricky, das ist ja ganz klar, wie wäre es weitergegangen? Hätte er meinetwegen den Daumen in Höpdins Gesicht gehalten, hier alles fit, wie wäre es weitergegangen? Höchstwahrscheinlich nicht großartig anders, aber Fakt ist, er hat Daumen hoch gemacht, er hätte noch weitermachen können, aber Hanborough hätte ihn wahrscheinlich 30 Sekunden später gefinisht oder so, keine Ahnung. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, Höpdin, da muss er nochmal genauer hingucken. Also was ich auch noch ganz wichtig fand bei dieser Decision war einfach, dass Hanborough Herb Dean zweimal lange angeguckt hat. So in der Art, hey Junge, was soll ich noch machen? Der bewegt sich schon gar nicht mehr. Ja. Was auch den Referee in dem Moment, glaube ich, so beeinflusst. Ich glaube schon, dass das den Referee beeinflusst, wenn dich dann einer so anguckt, hey Junge, guck mal, ist doch alles klar. Und dann hat er wahrscheinlich gesagt, hey, fight back, fight back. Er hat nicht zurück, das ist ja die Frage, hat er gesagt, fight back oder give me a signal oder, weißt du, guck, das sind ja zwei unterschiedliche Anweisungen, sage ich jetzt mal. Wenn er gesagt hat, fight back und Uriah bleibt so liegen, ja, kannst du natürlich schon sagen, es ist schwierig. Aus meiner Sicht ganz klar, es war zu früh, er hat zu früh den Kampf abgebrochen, ganz klar. Ja. Aber was doof ist, dass Hanborough dadurch irgendwie die Credits verliert für seine großartige Leistung. Findest du, dass er die Credits verliert, nur weil Herb Dean meinetwegen eine fehlerhafte Entscheidung getroffen hat? Denn ich bin mir hundertprozentig der Meinung, hätte Herb Dean gesehen, ah, okay, Daumen hoch, alles ist gut bei Uriah, dann wäre das Trommelgewitter weitergegangen. Aber über was sprechen alle? Sprechen alle über die unglückliche Niederlage für Uriah. Eigentlich wäre er noch nicht besiegt gewesen, es war ein Early Stoppage, er hätte noch was leisten können, vielleicht hätte er ihn ja sogar noch besiegt. Ja. Aber nein, Barrow kam hier raus wie eine Maschine und hat einen Typen, der im letzten Jahr alles dominiert hat in der Gewichtsklasse, von dem alle gesagt haben, der ist so gut wie nie zuvor. Windelweich geprügelt, so müssen wir es sagen. Der hat überhaupt nicht einen Stich gesehen. Gut, im Nachhinein haben wir erfahren, auch bei Uriah Faber lag Hamstring-Verletzung vor, also wir haben Oberschenkel irgendwas. Ist aber für mich immer dann so ein bisschen unrelevant. Also wenn du dann wirklich ernsthaft verletzt bist und nicht war der schon vorher kannst. Verletzt? Ja, ja, 3 Wochen bevor der Kampf stattfand, hat er ja die Nachricht bekommen, dass er einspringen muss für Dominic Cruz und dann während diesen 3 Wochen hat er sich da am Oberschenkel schwerer verletzt. Aber hey, dann in seinem Alter weiß ich nicht, ob ich da nicht lieber sagen würde, okay, dann muss ich absagen. Ich meine, es ist ja für ihn so wichtig. Also was bringt es ihm, jetzt verletzt da anzutreten gegen so eine Maschine wie gegen Barrow? Vor allen Dingen, wir reden hier nicht von Heavyweight, wo du in der Mitte einfach nur stehst und ein paar Fäuste raushaust. Und Faber ist auch auf seiner Reden in der höchstwahrscheinlich dynamischsten Gewichtsklasse, die es gibt nach dem Fly. Ja, definitiv. Und das finde ich dann, ja, das ist ein bisschen doof, dann das danach anzuführen. Dann sagt gar nichts. Aber prinzipiell muss man trotzdem sagen, wie Faber damit umgegangen ist, war natürlich großartig, wie er das gehandelt hat, die ganze Niederlage. Direkt nach dem Fight, das war großartig. Ja, das hat er schon toll gemacht. Aber für mich kommt es so ein bisschen so rüber, als ob man Barrow nicht ganz die Credits gibt, die er da sich verdient hat. Gleichzeitig hat es natürlich auch schmerzhaft klar gemacht, im Bantamweight sieht's übel aus. Was Joe Rogan angeht. Und Mike Goldberg haben ja danach nochmal allen klar gemacht, in ihrer, vor allen Dingen Goldberg auch in seiner überaus phonetischen Art und Weise, wer jetzt noch alles anstehen könnte. Und Uriah Faber hat ja auch nach dem Fight nochmal einen Opponent ihm vorgeschlagen, dem Herrn Barrow. TJ Dillashaw. TJ Dillashaw. Aber findest du, dass da jetzt irgendeiner, ich mit meinem wirklich sehr begrenzten Knowledge, wüsste jetzt, wenn ich mir die Top 15 angucke, wüsste ich keinen, der da wirklich mal die Grätsche macht. Dominic Cruz ist der einzigste, aus meiner Sicht, in der Top 15, der Hanborough noch gefährlich werden kann. Denn naja, Dominic Cruz, da müssen wir natürlich auch nochmal sagen, es ist auch Dominic Cruz. Ja, aber es ist jetzt halt einfach so, dass der tierisches Pech hatte. Also das ist ja jetzt, also anders kannst du es ja nicht sagen. Ja. Er wird irgendwann dann auch sich von der Verletzung wieder erholt haben. Ist das so, ja? Also ich glaube da nichts mehr. Es ist ja nur eine Leistenverletzung gewesen. Also das heilt ja mal irgendwann wieder weg. Gibt es da eigentlich einen großen Dagestani in der Division? Einen großen Dagestani? Ich will immer, wenn es da so den großen Dominator in einer Division gibt dann hoffe ich immer nur... Es gibt in jeder Division in Dagestan. Ja, absolut. So. Immer wenn es irgendeinen großen Dominator gibt, den gibt es ja hier mit Hanborough, da hoffe ich immer, ey, ruf mal einer in Dagestanien an und schick mal wen fürs Bantamweight, Alter, ey, und dass er diese Herrschaft beendet. Ja, nee, Barao ist schon großartig, der Typ. Also das kann man nicht anders sagen. Und um es nochmal zu konkretisieren, er hat halt wirklich Eddie Wineland, der wirklich gut war, relativ problemlos besiegt. Er hat gegen Michael McDonald eine großartige Performance hingelegt und ihn besiegt. Er hat gegen Faber zweimal gekämpft, ihn besiegt. Ja, und Asunção, Dillashaw, die sehe ich da noch nicht. Von Pickett und so Leuten will ich überhaupt nicht reden. Wie ist denn dieser Brad Pickett? Der Brad Pickett ist jetzt erstmal runtergegangen. Nee, der Fly geht jetzt runter ins Flyweight. So ist es. Warte mal, stimmt das jetzt, dass ich es nicht verwechsel? Der ging der jetzt runter von Featherweight ins Bantamweight oder geht er jetzt von Bantamweight ins Flyweight? Das ist, kann ich dir gleich ganz genau sagen, das will ich jetzt selber nochmal wissen, nicht, dass ich jetzt hier Quatsch erzähle, das ist ja auch vielleicht ganz interessant. Er geht runter ins Flyweight, er trifft auf Ian McCall und er geht also runter ins Flyweight, also ist erstmal da auch raus. Aber ist auch nicht derjenige, der Barao besiegen würde, im Leben nicht. Also ich sehe da nur Dominic Cruz, wenn der die Leistung abrufen könnte, die er hatte, bevor er sich verletzt hat, dann ist das ein großartiger Kampf. Ich hätte auch nichts dagegen, Faber nochmal gegen Barao zu sehen. Habe ich auch nichts dagegen. Aber ich glaube nicht, dass das Faber dann unbedingt bessere Chancen hätte. Barao ist eine Maschine, der ist Wahnsinn. Also der ist aber für mich wirklich Wahnsinn. Dieser Mitsugaki, ist das nicht auch so ein sehr guter? Nee, kannst du alles. Das ist alles nicht die Competition für Barao. Das kannst du vergessen. Der hat die Besten, hat er schon alle dominant besiegt. Das kannst du knicken. Brutal. Der ist soweit. Also natürlich, irgendwann wird auch sein Stern sinken, aber aktuell. Ja, der ist ja auch noch arschjung, ne? Gibt's da 26 keine oder sowas. Gibt ein paar Gerüchte, sollte Aldo dann jetzt wirklich hochgehen ins Lightweight. Geht der auch hoch oder was? Ja, aber er hat bei der Pressekonferenz gesagt, dass er das nicht machen wird. Aber es würde jetzt nicht ganz überraschend kommen, glaube ich. Also 27 ist er, also der hat auch noch. Oh. Barao ist schon hervorragend und hat mir halt auch. Also er war einer der wenigen, die mir bei dieser bei 169 gefallen haben. Ja, aber du hast es richtig gesagt. Man muss es natürlich anerkennen, dass der höchstwahrscheinlich der Beste überhaupt das ist im Bantamweight, aber so richtig akzeptiert wird er von mir persönlich nicht, weil ich bin aber auch, muss man dazu sagen, ein unfassbar ignoranter Typ. Nee, das ist nicht nur bei dir so, das ist bei den meisten so, dass er nicht die Credits bekommt, die er eigentlich verdient für seine Leistung. Das ist nicht nur bei dir so. Das ist. Kennst du den Film Valhalla, den Zeichentrickfilm? Nein, ich durfte immer nur Reality-Filme gucken. Für alle, die früher auch Kinderfilme geguckt haben, den Film Valhalla, Hen Barao, der sieht aus wie Quark Oscar. Ja, ich, kann ich jetzt nichts dazu sagen. Ich schick dir mal ein Bild und sag mal deinen nächsten. Ja, also Pro. Daumen runter für mich die Punktrichter im Kampf. McAdessy gegen Patrick. Also, ich habe ja wirklich auch schon viel erlebt. Nach der Geschichte mit Johnny Hendricks gegen GSP, da dachte ich mir, also noch schlimmer kann es ja nicht mehr kommen. Und dann verliert John McAdessy gegen Alan Patrick nach Decision, also da fiel mir nichts mehr ein. Also, es gab sogar einen Punktrichter, der sich nicht wirklich zu blöd vorkam, Alan Patrick alle drei Runden zu geben. Und ich frage mich, wie das möglich ist. Und es macht mir gleichzeitig auch Angst. Oh, ist das so? Naja, bei dem Kampf war es mir jetzt eigentlich scheißegal. Ach, GSP Hendricks macht mir nichts mehr Angst. Ja, es ist halt scheiße, wenn du einen Kampf hast und jedes Mal damit rechnen musst, dass ein komplett unlogisches und anderes Ende hinten rausfällt. Also ich meine, es ist manchmal eng. Das ist wirklich so. Manchmal sind Runden wirklich sehr, sehr eng. Aber wie man hier auf die Idee gekommen ist, Alan Patrick als Sieger auf dem Punktzettel zu haben, also da fehlen mir wirklich die Worte. Ansonsten waren die Decisions alle super. Aber die Nummer. Naja, das nützt alles nichts, wenn du immer wirklich eine Variable drin hast, wo du aus allen Wolken fällst. Genau. Und es gab, es war auch wirklich nicht so, dass man sagen kann, es war knapp. Also überhaupt nicht. Erste und dritte Runde gehen an McAdessy und die zweite an Patrick, aber mit einem Auge zudrücken. Aber drei Runden an Patrick, nee, Also das war eine Katastrophe. Mal ganz im Schweigen von dem Kampf an sich. Also das war, ich habe auch gedacht, Alan Patrick, der macht jetzt hier mal, der marschiert jetzt hier mal, jetzt geht's mal rund endlich, nachdem ich dann wieder mal, ab und zu wachst er ja dann doch auf bei so einer Geschichte hier. Und das war eine Katastrophe. Überhaupt, das muss man hier nochmal sagen, dieses Event war eine Katastrophe. Die meisten Decisions, die es jemals bei einem UFC-Event gab, mit 10. Ja. Und es war einfach auch richtig öde und langweilig. Es war einfach scheiße. Naja, Wana Trujillo. Das war das Einzigste. Das war das Einzigste. Ja, das hört unsere Fight-Ausgabe am Ende auch fast schon gar nicht mehr aus für so ein Event. Mir hat der Fight Rossi Aldo gegen Ricardo Lamas auch sehr gut gefallen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ist das so? Ja, wirklich. Ich fand diese Kombination von Jose Aldo, Kick and Strike-Kombination, fand ich wahnsinnig geil. Die letzte Runde, da war klar, Jose Aldo gewinnt das Ding. Er hat höchstwahrscheinlich die 4 Runden vorher klar gewonnen. Oder würde ich so sagen? Ne? Ja, die ersten 4 Runden gebe ich auch Aldo. Und dann letzte Runde, mit Sicherheit hat sich Aldo auch gedacht, oh, okay, lass dich mal ein bisschen schleifen. Was du meiner Meinung nach nicht darfst. So, ey, ist es entweder hat er sich's gedacht, oder es ist so, wie ich ja vermutet haben bei der Prediction Show, dass er ein konditionelles Problem hat. Ja, dass dieses Gerücht oder diese Annahme, die geht ja schon lange umher, dass Aldo einfach konditionell so ab der 4., 5. Runde zu schlucken hat. Das liegt daran, dass er unheimlich viel Weight cutten muss. Also für Aldo ist eigentlich die Gewichtsklasse, in der er kämpft, Bullshit. Eigentlich muss Aldo im Lightweight kämpfen. Ja, dann soll er es machen. Ja, er hat es ja jetzt vor. Was? Wie schnell kann man denn sowas realisieren? Mit Sicherheit kann er jetzt sagen, ich gehe jetzt ins Lightweight, na klar. Ja, die Sache ist doch schon so gut wie durch. Er hat uns da gesagt, er will gegen Pettis kämpfen. Und Dana White hat gesagt, alles klar, dann haben wir jetzt einen Kampf. Und dann wurde er gefragt, wie das jetzt wird mit dem Gürtel. Und er hat Dana White gesagt, also wenn Aldo gegen Pettis kämpfen will, dann muss Aldo sein Gürtel abgeben, sein Titel abgeben und dann trifft er auf Pettis und wenn er den dann da verliert, dann kann er auch gerne wieder zurückgehen und wieder seinen Gürtel versuchen zurückzugewinnen. Ja. Aber im Endeffekt ist doch alles schon gesagt. Okay, dann ist alles gesagt, aber dann haben wir meiner Meinung nach den nächsten Dominator mit Chad Mendes. Ach nee, das glaube ich nicht. Meinst du nicht? Nee, Aldo ist da schon nochmal. Das Problem jetzt, um auf den Kampf zu kommen, ist aus meiner Sicht, ich verstehe das nicht, wenn du die Chance deines Lebens hast, wie Ricardo Lamas, und auf so jemanden triffst wie Jose Aldo. Der hat mit Sicherheit in den ersten 4 Runden gemerkt, holy shit, diese scheiß Legkicks, die bringen mich um. Okay. Ja, also ist ja jetzt. Sieht's denn aus mit deinem linken Knie? Gibst du irgendeine Nachricht, dass das hin ist oder so? Nö. Okay. Nö. Ich habe bestimmt 30 Dinger dagegen gekriegt. Ja, klar. Aber ich glaube, da war er jetzt auch nicht überrascht. Weil das weiß man, dass Aldo so... Bestimmt trotzdem. Wehtun tut mit Sicherheit, ja. Aber was ich da nicht verstehen kann, in der letzten Runde, aus meiner Sicht musst du da alles geben. Das ist wie, um wieder... Das war ja das, worauf ich hinaus wollte. ...herbeizuführen, ob du dann 2 oder 3-0 verlierst, weißt du? Scheiß drauf. Ey, dann geht er halt K.O. Ist doch scheißegal. Aber diese Chance wird Ricardo Lamas so schnell nicht mehr wiederbekommen. Mm-mm. Und das verstehe ich nicht. Und das hat mich so wahnsinnig. Deswegen für mich Daumen runter Ricardo Lamas, der die kompletten 4 Runden zuvor mich wirklich enttäuscht hat von seiner Art zu kämpfen. Übrigens, Jose Aldo ist mir mittlerweile auch viel zu eindimensional. Gefällt mir lange nicht mehr so gut wie noch vor ein paar Monaten, /Jahren. Der ist mir viel zu eindimensional. Er hat halt einfach gemerkt, mit diesen Legkicks kann er unheimlich viel erreichen, genau. Und da geht er vielleicht manchmal einfach auch das Risiko nicht mehr und ist nicht mehr ganz so spektakulär, wie er früher mehr war. Also insgesamt für mich war dieser Titelkampf einer der ganz wenigen Titelkämpfe, die mich richtig enttäuscht haben in den letzten Monaten. Ja, also ich muss sagen, also die letzte Runde, da habe ich echt gedacht, dass da wirklich einiges noch gehen kann, inklusive Sieg Lamas. Weil er hat ja wirklich die komplette Runde dominiert, inklusive letzten 1,20 oder so, wo er Aldo im Choke hatte. Aber er konnte nie richtig zwingend werden, er konnte ihn nie wirklich richtig gefährlich werden. Das war wirklich bitter. Also. Und mir hat da auch der letzte Wille gefehlt von Lamas. Ja, er wirkte überhaupt nicht so, als ob das jetzt hier der Kampf seines Lebens ist. Ja, das wirkte immer so, Ja, ich gebe ja jetzt gerade schon alles. Was soll ich denn machen, wenn der so gut ist? Also das, weißt du, so diese letzte, wirklich fast schon mit Verzweiflung irgendwie da sich nochmal aufopfern, das hat mir dann gefehlt. Natürlich machst du das nicht in der ersten oder in der zweiten Runde, aber in der fünften oder in der vierten, finde ich, musst du dann risikobereiter sein. Ist natürlich von mir leicht gesagt, weil Lamas wird mit Sicherheit auch mit diversen Blessuren zu kämpfen gehabt haben. Mhm. Aber ja, insgesamt war das jetzt, glaube ich, der zweite oder dritte Aldo-Fight hintereinander, der dieses Problem vorweist. Also, dass Aldo einfach mit seinen Leg-Kicks die Gegner so mürbe macht, ja. Mürbe macht, genau. Genau, das war der dritte Kampf in Folge gegen Edgar, gegen Korean Zombie und jetzt gegen Lamas. Der letzte. Weißt du noch Kampf, gegen Korean Zombie, als wir gedacht haben, es wird der mit Ansage der Kampf des Jahres? Ja, muss man dazu sagen, dass beide schwer verletzt waren im Kampf. Ja. Deswegen kann man den eigentlich rausnehmen. So. Ich meine, Aldo hat sich den Fuß gebrochen und Korean Zombie hat sich die Schulter ausgekugelt. Ich glaube, da kann man das mal so ausgliedern. Hätte ich mal Bock auf einen zweiten Kampf. Ach, nee, ich auch nicht. Korean Zombie ist cool. Also für mich macht das auch jetzt wirklich mehr als Sinn, dass Pettis auf Aldo treffen kann. Mhm. Die Frage ist halt, wie das jetzt alles funktioniert. Ich meine, Aldo hat ja groß, nee, Pettis hat ja groß rum erzählt, er wird am 5.7. wieder im Oktagon stehen können. Ja. Ein Arzt, der sich damit wahrscheinlich einen Ticken besser auskennt als Pettis, meinte, ja, also er betet dann zu Gott, dass sowas passiert. Oder Pettis sollte lieber mal beten, dass sowas passiert, weil das kann er sich bei der Verletzung überhaupt nicht vorstellen. Und dann ist natürlich die Frage, wenn du dann diese Rückkehr rushed, also zu schnell herbeiführst, will ich dann gegen so jemanden wie Aldo gleich kämpfen? Ich weiß. Das hat er ja damit nicht gesagt. Was? Pettis. Was hat er damit nicht gesagt? Dass er auch dementsprechend gleich gegen Aldo will. Ja, aber das darauf wollen sie ja alle hinaus. Aldo, Pettis auch? Ja, ja, er hat das auch gesagt auf Twitter, alles klar, wir machen den Kampf. Der hat ja schon mehr oder weniger auf Twitter unterschrieben. Nachdem Aldo das bei der Pressekonferenz gesagt hat, hat Pettis bei der UFC anrufen lassen und gesagt, weil Dana White sein Telefon ging irgendwie da in den Katakomben in New Jersey nicht, deswegen konnte man Dana White keine SMS schicken. Dana White benutzt ja keine Smartphones, dann nimmt er immer noch nur diese Klapptelefone. Echt jetzt? Ja. Wieso das denn? Das ist so ein Ding von ihm. Er hasst diese Smartphones. Wie twittert der denn? Am PC oder was? Vielleicht am Laptop oder hat er ein iPad? Der kommt ja völlig aus der Vergangenheit. Er twittert selber vielleicht gar nicht. Außerdem kannst du auch mit diesen Telefonen twittern, du Affe. Ja? Ja, natürlich. Ich kann mit meinem Nokia, was ist das eigentlich für eine Nummer? C201 auch twittern. Achso, ich dachte, ja, okay, was wusste ich nicht? Ich dachte, der twittert am PC, Alter. Vielleicht macht er das auch, kann sein. Das ist ein Vollidiot dann. Ja, pass auf. Und also Pettis hat dann anrufen lassen bei irgendjemandem von der UFC, der dann wiederum Dana White Bescheid gesagt hat, der ja gerade auf der Pressekonferenz stand, dass Pettis diesen Kampf will. Also Pettis möchte nichts mehr als gegen Aldo antreten und es macht auch Sinn. Weil, mal ganz ehrlich, Pettis hat aktuell auch keinen Gegner. In seiner Melendez! Melendez hat aktuell noch nicht mal einen Vertrag mit der UFC. Hä? Ja, die sind gerade in Vertragsverhandlungen. Also das ja. Ist... Ja, ja. Okay. Und ich denke, dass sie Melendez vielleicht dann erstmal gegen TJ Grant, vielleicht auch Melendez gegen Nurmagomedov, wenn sich das endlich mal da klären lässt mit diesem Scheißvertrag. Josh Thompson, der eigentlich gegen Pettis antreten sollte, ist erstmal weg vom Fenster. Ja, weil er zu Recht verloren hat. Entschuldigung, das muss ich einfach so ist sagen. Ist doch auch völlig Latte. Warum? Das muss ich einfach so sagen. Lass mir doch mal Spaß, verdammte Axt. Nee, da verstehe ich keinen Spaß. Das hört der Spaß echt auf. Bei Benson Henderson? Und Abel Trujillo ist noch nicht so weit. Nein, also ist... Was? Ich glaube... Ich bin fest der Meinung, Abel Trujillo, mit dem darfst du alles machen, nur bitte gib ihm keine Taktik an die Hand. Nee, sag, es war alles gut, Abel. Da kommen wir gleich noch dazu. War es fantastisch. Ich möchte so einen Wahnsinnigen haben. Ich möchte nicht, dass er auf einmal das große Taktieren anfängt. Also deswegen, dieser Kampf Pettis gegen Aldo macht schon Sinn. Ich finde es halt ein bisschen unglücklich, dass Pettis von so einer Verletzung dann erstmal zurückkommt. Aber Bock habe ich auf diesen Kampf. Für mich hat Aldo alles erreicht im Featherweight, was geht. Ich wüsste nicht, wer Jose Aldo jetzt noch gefährlich werden sollte. Man könnte sagen, okay, Chad Mendes... Das war eine sehr umstrittene Aktion, wie er gegen Aldo verloren hat, mit dass sich Aldo zuerst am Käfig festgehalten hat. Hat er diesmal auch wieder häufiger gemacht. Ja, hat aber der Referee hat gesagt, nix da. Das finde ich aber falsch. Ich würde sofort einen Punkt abziehen. Sonst ändert sich sowas nie. Das bleibt doch konsequenzenlos. Also beim besten Willen, der Typ ist Featherweight-Champion in der größten Organisation der Welt, in der UFC. der wird doch wohl jetzt mittlerweile kapiert haben, dass man sich da nicht festhalten kann. Darf, kann ja. Kann ja, darf, so. Und macht's trotzdem. Also beim besten Willen, der weiß genau, was er tut. Der weiß ganz genau, was er tut und der weiß halt nicht zu befürchten. Ich würde sowas direkt mit einem Punktabzug quittieren. Ab dem Moment wirst du sowas von ihm nicht mehr sehen, schwör ich dir. Absolut, natürlich. Und genau mit so einer Aktion hat der Chad Mendes oder die Aktion gegen Chad Mendes eingeleitet, dieses Knee. Und das ist der einzigste Kampf, der für mich im Featherweight übrig bleibt, für ihn nochmal gegen Chad Mendes anzutreten. Aber ich verstehe auch, wenn er sagt, den habe ich besiegt, deck mir im Arsch. Ja, also Pettis, ja. Aldo, das wäre schon ein dickes Ding. Das will ich dickes sehen. Dickes Ding. Das Was ich schätzt sehen. Du? Wer da gewinnt? Mhm. Ich denke, Aldo wird da Probleme haben, seinen Stil so durchzuziehen. Weil Pettis so kreativ ist, ne? Ja, und weil er halt auch, glaube ich, also Aldo, man merkt schon, dass er auch einen Vorteil hat von seinem ganzen Körper und von seiner Größe im Featherweight. Er ist meistens ein bisschen größer als seine Gegner und das ist gegen Pettis dann nicht mehr der Fall. Und Pettis dreht halt auch wirklich am Gashebel, wenn der da im Oktagon steht. Und wenn dann Aldo nur ein kleines bisschen Probleme hat mit seiner Cardio, was ja immer so im Raum steht, dann wird er hier in Pettis definitiv seinen Meister finden. Aber es, ich meine, Aldo ist auch eine Maschine, genau wie Barao. Also der Kampf an sich ist einfach großartig. Pettis gegen Aldo, ich glaube, das wird der Wahnsinn. Hoffe ich. Können wir damit schon in diesem Jahr rechnen? Ja. Wer ist höher an deiner Gunst? Whiteman oder Pettis? Whiteman, weil er Antonio Silva besiegt hat. Weil er Anderson Silva besiegt hat. Antonio, das wäre auch ein geiler Kampf. Würde aber auch besiegen. Ja, und zwar einfach durch Weglaufen. nee, also für mich Chris Whiteman, weil ja Anderson Silva den größten aller Zeiten zu besiegen. Ich meine, was hat Pettis bis jetzt geleistet? Der hat noch nie gegen irgendjemanden gekämpft, der einen Namen hat. Du musst selbst lachen, ne? Bernd ich lach nicht. Ich zähle gerade noch die Follower bei Twitter. ja. Make it happen. Gut, aber dieser Kampf wird uns wahrscheinlich in diesem Jahr dann beglücken. Und darauf freue ich mich auch. Ja, muss auch was kommen in diesem Jahr noch. Ja, definitiv. Die UFC braucht sowas. Was haben wir denn sonst noch? Hast du noch jemanden Daumen hoch, Daumen runter? Weil ich habe noch drei mit Daumen hoch und einen mit Daumen runter. Wie sieht's bei dir aus? Ich habe noch Daumen runter habe ich noch. Das und was haben wir denn noch? Okay, dann fange ich mal schnell an. Und zwar, was ich besonders gut fand. Jetzt kommt nicht mir gegen Overeem. Nee, ich fand es super von der UFC, dass sie bei der Fight Pass Card, also bei diesen Fight Pass Prelims, diesen Gaspar Oliver mal rangelassen haben. Den Referee, den man da einfach mal drei Kämpfe hintereinander hat schiedsrichten lassen. Und das finde ich super. Wenn du so einen neuen hast, warum gleich für wichtige Kämpfe nutzen? Nee, hier ganz unten auf der Card kann er sich mal so ein bisschen dran gewöhnen. Der war ja auch schon kleine? Das ist mit der mit den Redlocks da, mit diesen Cornrows oder wie die heißen, die Dinger. Die heißen doch irgendwie so. Ja, irgendwie so heißen die, ja. Ja, also der Typ war das. Und der hat eine richtig gute Figur auch gemacht in diesem. Es war nicht sein Debüt, der hatte schon mehrere Kämpfe als Referee in der UFC. Ist der von der UFC selbst oder was? Nee. Der ist schon von einer ganz normalen Commission da beauftragt worden. Aber das fand ich einfach super zu sehen, ja, dass man ihm da einfach mal so ein bisschen diese Möglichkeit gibt, ein Stück weit sich zu etablieren. Ich sehe gerade, er war übrigens auch mal ein UFC-Kämpfer. Nee, ein MMA-Kämpfer, so muss man sagen. In der UFC hat er nie gekämpft. Ich gucke gerade Bilder von ihm auf Google an. Hat er echt einen geilen Body. Heißer Typ. Ich mag ja diese Latin-Lover. Da habe ich gleich wieder wie heißt die alte? Gloria Estefan habe ich da gleich wieder im Auge. Gloria Estefan? Wie heißt denn die? Wen? Gloria Estefan heißt sie doch, oder? Ja, nicht. Ich habe noch nie gehört den Namen. Kennst was macht du denn nicht die? Gloria Estefan? Was macht denn die? Das ist eine Sängerin. Du kennst echt nicht Gloria Estefan? Nee, wenn wir googeln. Also Chris, wenn er pass auf. Nee, google es nicht, ich sing dir ein Lied von ihr vor, okay? Mhm. Was denn? Was jetzt? Kommt jetzt? Ja, ein Lied von ihr, ein sehr bekanntes. Also, dann singe ich dir halt nicht vor. Ich hätte es dir jetzt gerne vorgesungen. Nee, möchte ich nicht. Bin jetzt verrat bei Gloria Estefan Grammys 2014. Na, ich könnte dir immer noch ein Lied vorsingen, wenn du willst. Ja, dann sing doch. Na, aber du musst jetzt zuhören. Du suchst, du googelst doch schon wieder heimlich. Nee, ich sing. So bin ich nicht. Komm, ich google nicht mehr, dann sing. Ich muss mich gerade konzentrieren. Ja, ist kein Problem. Was ist denn das? Ah, okay, ja, das kenne ich. Ja. Also gemerkt, ich habe gerade mit Nate Diaz seinem Akzent gesprochen. Ja, stimmt. Ja, das ist Gloria Estefan, siehst du? Wie viel Halbwerkszeit haben denn eigentlich so gekaufte Likes? Weiß ich nicht. Also du kannst immer wieder nachordern. Also musst doch nicht mal dafür was bezahlen, sondern wenn die abhauen, dann kannst du denen eine E-Mail schicken und sagen, du, ich habe jetzt schon wieder 20 Likes verloren. Eigentlich habe ich ja 500 gekauft. Die möchte ich wieder haben. Und dann schmeißen die nochmal so 100 drauf, weil die wissen ja, dass nach kurzer Zeit gleich ein paar Leute sich wieder verpissen und so. Dumm Schweine, die. Ja, es ist einfach, es ist eine Fotze. Ja, gut. Ich habe noch einen Stinker. Ja. Mein sehr verehrter Holländer. Alistair. Hat zwar den Kampf gewonnen. Verdient gewonnen, zu Recht gewonnen. Hat auch eine gute Performance abgeliefert, aber auch wirklich nicht mehr. Also was Franken hier noch in diesem war es eigentlich noch MMA, was er gemacht hat? Er hat auf jeden Fall die wenigsten Schläge in einem Heavyweight-Kampf ever in der UFC ausgeteilt. Fünf waren es, ganz genau. Ganze fünf Schläge. Und davon Significant Strikes 3. Ja, und dir hat er sich aber selber noch reingehauen. Hat er sich selbst von getroffen. Ja, das war Frank Mir 2014. Danke. 14, ja, best of Frank Mir 2014 kommt. Drei Schläge. Wie es selber trifft, ja. Das ist übrigens auch mein Daumen runter, Frank Mir. Ja, das ist schon eine Auszeichnung für ihn, wenn man dem Daumen runter alleine schon gibt. Also 5 Total Strikes von Frank Mir gegen 139 von Alistair Overeem. Hm. Man muss aber eins nochmal vorneweg sagen. Ja. Also ich bin mittlerweile, eine Zeit lang habe ich mit Overeem abgeschlossen gehabt, aber mittlerweile bin ich wieder Fan. Der Typ ist einfach cool. Nee, das darfst du aber nicht mehr. Der Typ ist einfach cool. Allein schon, wenn er da mit seiner Musik reingelatscht kommt und da erstmal eine riesen Party feiert, finde ich aber großartig. Womit kam ihr noch mal rein? Mit so einem Emo-Song? Forever Young. Und da habe ich schon zum ersten Mal gedacht, Alter, was ist denn das? Der kommt hier, der alte Opi mit Forever Young rein? Hat der irgendeine Midlife-Crisis oder was? Ja, scheint so. Ja, und im Octagon ist mir aufgefallen, als Bruce Buffer gesagt hat, former UFC Heavyweight Champion, dass Frank Mir, ich glaube, der hat eine Träne im Auge gehabt. Nein. Der hat ganz betroffen geguckt. Ich meine, das kann er ja auch. Er ist ja, der hat ja diesen Hundeblick auch drauf. Und der hat so ein bisschen gewirkt, so, also ich habe felsenfest damit gerechnet, dass er nach diesem Kampf bekannt wird, dass er aufhört. Nee, aber es scheint nicht so. Nee, er hat ja noch eine Menge zu erledigen, hat er gesagt, in der UFC. Also da gibt es ja immer noch viele Kämpfe und der ist ja ein guter Draw für die UFC. Das stimmt leider. Weiß ich nicht, ob das Dana White mittlerweile auch noch so sieht. Also, okay. Er hat ja schon gesagt, sie entscheiden nichts am selben Abend. Man muss doch mal sprechen miteinander. Ich glaube, das ist dann auch schon fast. Also, was ich nochmal sagen möchte. Die werden den nicht rausschmeißen. Immer noch einen Daumen runter, Alistair Overeem. Was mir sehr gut gefallen ist, ist die Grundprämisse. Ich habe es ja schon bei den Weigh-Ins. Ich habe ja die Weigh-Ins gesehen, als du noch den Podcast geschnitten hast. Nee, als ich den gemacht habe, hast du die geguckt. Ja, stimmt, als du noch gequatscht hast da. Ja, genau, da ging das schon los. Da habe ich ja schon die Weigh-Ins geguckt. Und da hat man schon gemerkt, Overeem hat was vor. Denn er wirkte nicht dürr, sondern er wirkte drahtig. Fandest du nicht auch? Ja, er wirkt auf jeden Fall nicht mehr ganz so extrem muskulös wie vorher, das stimmt. Und das gefiel mir ganz gut. Das hatte nicht den Eindruck, aha, hat er jetzt irgendwie vergessen, auch auf Kraft zu gehen im Training Center. Wo ist denn der bei welchem? Black Zillions oder was? Nee. Ja, er ist schon bei den Black Zillions, hat aber für diesen Kampf in Thailand trainiert. Das stimmt, ist, ja. Da, wo er auch früher immer trainiert hat. Er wollte einfach nochmal so ein bisschen, ja, back to the roots und sich aufs Wesen. K1-Champion war der, ne? Ja, der hat früher mit K1 auch mal eine Platte zusammen gemacht, glaube ich. Puh, den muss man fast schon rausschneiden. Also, Alice Overeem, grundsätzlich die Prämisse, dass er mal einen anderen Weg geht, sprich erstmal auf Speed geht, anstatt auf seine Power, der alte Ochse. Das fand ich ganz gut und ich fand auch im Prinzip seine Performance ganz gut. Nur in der letzten Runde, es war klar, er hat die ersten beiden Runden gewonnen. Dritte Runde lief auch für ihn. Es war klar, dass er den Kampf gewinnt. Man kann verstehen, warum geht er dann, sollte er dann ein Risiko eingehen und ihn zu finishen. Aber ey, liefer uns doch mal einen geilen Finish gegen so einen Kasper wie Frank Mir, den wir wirklich noch, wir beide verprügeln würden. Also der alte Kasper sagt da. Also ich habe heute Morgen ein 50-Minuten-Interview mit Alistair Overeem mir angehört. Ja. Da hat er ganz gut erklärt, dass er, man sieht das im Kampf nicht, aber Frank Mir hat ganz oft versucht, irgendeine Submission anzusetzen. Und der ist das halt, hat man gesehen. Das Best, hat man gesehen. Ja, die man gesehen hat, die hat man gesehen, richtig, aber das kann ich mir schon vorstellen, dass wenn du im Kampf drin bist, dass du das noch mehr spürst, so, dass dein Gegner klar. Halt sucht. Und wenn er dich hat, dann ist gute Nacht, Johanna. Das ist das, genau. Und er hatte ja auch einmal eine gute Position und Alistair Overeem am Schlawittchen gepackt, sage ich jetzt mal. Aber prinzipiell, Dana White war ja überhaupt nicht zufrieden mit Alistair Overeem. Er hat gesagt, es war eine scheiß Performance. Er hat nie Kapital daraus geschlagen, aus das, was er davor geleistet hat. Also er hätte sich einfach mehr von Overeem erhofft, wenn er schon so dominant ist. Erinnere dich, ich habe bei der Prediction Show gesagt, erste Runde Knockout. Gewinnt ja. Alistair Overeem. Und ich glaube, logisch, warum hat er nicht durchgezogen? Weil er das im Gedächtnis hatte mit Travis Brown. Aber ich glaube, wenn er hier dran geblieben wäre, hätte er diesen Kampf gewinnen können. Er selber höchstwahrscheinlich hat er auch Torrio Warner vorher geguckt und weiß, wie schnell es gehen kann. Kann natürlich auch sein. Und selbstverständlich hat er aber auch, er hat später dann auch gesagt bei diesem Interview, er wollte in diesem Kampf beweisen für sich selber, dass er das nicht machen muss, dass er nicht das immer so überhasten muss, sondern dass er auch ruhig kämpfen kann und dann halt einfach mal so einen Kampf nach Hause schaukelt. Was natürlich nicht der Alistair Overeem ist, den man sonst kennt. Aber was nützt es ihm, wenn er sonst jeden Kampf verliert? Ja, richtig. Ja? Und ich sehe es eigentlich auch so. Ich meine, in seiner Situation ist es doch erstmal wichtig, wieder einen Kampf zu gewinnen. Und ja, von mir ist auch dominant zu sein. Und das beides trifft auf ihm zu. Und deswegen verstehe ich das voll und ganz. Ich verstehe auch überhaupt wieder gar nicht, warum Dana White da so abgeht, dass es eine scheiß Performance gewesen sei und pipapo. Ich meine, das Einzige, was ein Grund sein könnte, ist, es gibt das Gerücht, dass Alistair Overeems Vertrag ausgelaufen ist. Das war wohl sein letzter Kampf. Und wenn ich jetzt Dana White wäre, würde ich das auch so versuchen, ein bisschen runterzuspielen, um halt eine bessere Verhandlungsposition zu haben. Mhm. Ja. Ich glaube nicht, dass irgendwo Alistair Overeem jetzt hinwechselt, aber ja, weißt du, wie das ist, wenn neue Verträge ausgehandelt werden, Overeem will wahrscheinlich noch mehr bekommen. Er $300.000 bekommt der pro Kampf, also der kriegt eine Riesenbörse. Mhm. Und ich denke mal, der will noch mehr und Dana will wahrscheinlich viel weniger bezahlen. Und deswegen kann es sein, dass da die Verhandlungen mehr oder weniger schon begonnen haben. Aber es ist für mich logisch gewesen, was Overeem da macht. Jetzt wird es aber interessant. Ich hoffe, sie machen den JDS-Kampf. Und jetzt schon den JDS-Kampf. Ja, man muss noch mal kurz sagen, nur für die Stadtneurotiker unserer Hörer. Also ich bitte, in diesem Podcast möchte ich keinen Woody Allen-Film mehr erwähnt haben. Was hast jetzt du schon gegen Woody Allen? Das hat seine Tochter misshandelt, die alte Dreckschweine. Okay, okay. Hast du den Brief nicht gelesen von seiner Tochter? Doch. Dann für alle Traumtänzer in unserem... Ich möchte keinen Till Schweiger. Okay, das kann ich verstehen. Aber er hat nach dem Fight ja Batista... John Cena herausgefordert. Kofi Kingston herausgefordert. Brock Lesnar herausgefordert und hat gesagt, wenn er zurückkommt, hier, ich bin da. Ja. Also das Thema wird jetzt auch anscheinend öffentlich besprochen. Wird nicht öffentlich besprochen. Dana White hat gleich gesagt, es ist Bullshit. Brock Lesnar wird nicht zurückkommen. Es gibt keine Verhandlungen. Es gab nur dieses eine Statement, dass er unzufrieden war mit seiner Performance, dass er denkt, er hätte mehr machen können. Er weiß natürlich nicht, was in der Zukunft sein wird, aber Brock wird definitiv nicht als nächstes gegen Overeem antreten. Und das es macht auch überhaupt keinen Sinn. Es wird niemand gegen Lesnar in der UFC antreten. Es macht vor allen Dingen gar keinen Sinn. Overeem hat Lesnar besiegt. Was will er denn bitteschön jetzt nochmal gegen Lesnar? Fette Börse. Fette Börse? Was ist denn das Ziel für so einen Kämpfer? Ich dachte, er will UFC-Champion werden. Ja, da muss ich doch gucken, dass ich Leute besiege, die über mich stehen im Ranking. Und da macht halt so ein JDS sehr, sehr viel Sinn. JDS kommt von einer Niederlage, kann im Endeffekt, egal was er jetzt in seinem nächsten Kampf macht, sowieso nicht jetzt damit rechnen, dass er dann gleich wieder einen Titelkampf bekommt. Für ihn macht so ein Kampf Sinn, weil ja, da kann er sich gegen einen guten Gegner beweisen. Und andersrum ist es natürlich für Overeem die Chance, mit einem Kampf der nächste Herausforderer zu werden, nach der Geschichte dann, wenn Travis Brown oder Fabricio Werdum gegen Cain Velasquez antritt. Also das halte ich dann nicht für ganz ausgeschlossen. Wenn sie JDS gegen Overeem machen, Overeem, ich glaube nicht, dass es passieren wird, aber Overeem knockt JDS aus, aus meiner Sicht ist der Nächste dann. Natürlich, so läuft die Nahrungskette. So ist es dann, ja. Und deswegen macht das sehr, sehr viel Sinn. Und es gab ja auch mal hier bei uns im Podcast, oder wir haben darüber geredet, über das Gerücht, dass Overeem gegen JDS entweder in Europa oder in Brasilien stattfindet. Und auch das wäre natürlich eine großartige Sache. So oder so wird das dann ein sehr umjubelter Kampf werden. Mhm. Denke ich mir mal so. Ja. Aber, ja. Also da wäre ich, da hätte ich keinen Favoriten, muss ich sagen. Doch, JDS. Favoriten, leistungstechnisch ja. würde ich sagen, JDS gewinnt das Ding. Aber mir wäre es egal, ich würde mir fehlen freuen. Ja, ich würde, glaube mittlerweile Overeem sagen. Also er ist mir irgendwie ans Herz gewachsen. Er hatte auch so ein bisschen Ähnlichkeit, das ist auch noch so ein Ding, mit meinem Onkel. Und mein Onkel wurde, der sah wirklich auch so aus, so war auch so ein Bulle, wurde immer Mäuschen genannt. Hat sich aber dann totgesoffen. Naja. Oh. Ja, naja. Daumen hoch, habe ich noch zwei. Und zwar einmal noch einen hoch. Clint Hester, der in seinem Kampf mir wirklich imponiert hat. Ich wusste, dass Clint Hester legit ist und nicht scheiße im Oktagon und so. Und er macht Spaß und alles drum und dran. Aber du erinnerst dich, er hatte diesen Kampf gegen einen Typen, von dem ich bislang nur gehört habe, dass er wahnsinnig gut sein soll, nämlich Andy Ans. Und das konnte Andy Ans dann leider nicht unter Beweis stellen, denn er wurde ja fast schon in der ersten Runde K.O. geschlagen. Und was ganz interessant war, was... Bisschen aus wie Chris Weidman, Andy Ans. Was Clint Hester im Nachhinein gesagt hat, ist, dass er in dem Moment, als er Andy Ans zu Boden geschlagen hat und eigentlich von seiner Natur aus jetzt völlig durchgedreht wäre und versucht hätte, den zu finishen, hat er Joe Rogan gehört, Ringside oder Octagon Side, und hat gehört, wie Joe Rogan praktisch sagt, ja, Clint Hester muss jetzt aufpassen, dass er nicht überpaced und lieber einen Schritt zurück und nochmal durchatmen und dann, weißt du, sich halt besonnen, sag ich mal, da dem Kampfende nähern und nicht jetzt völlig auspowern. Und daraufhin hat er gesagt, okay, ich gehe einen Schritt zurück, werd ein bisschen ruhiger und nehme vielleicht dann nur einen Punktsieg mit und keinen Knockout. Ich fand die Performance von Clint Hester stark und ich glaube, der hat so viel gelernt bei diesem Kampf. Einfach auch dieses, wenn ich einen Gegner mit einem Schlag treffe, heißt das nicht zwangsläufig, dass ich dann schon Feierabend habe und der Gegner K.O. ist. Ich glaube, er hat auch gelernt, dass er seine Kräfte besser einteilen muss. Ja, und überhaupt die Competition gegen Andy Ernst, der immer wieder gefährlich wurde. Also sich dann praktisch auch im sicher geglaubten Sieg noch mit derselben Energie zu verteidigen, die du vielleicht sonst nur zu Beginn eines Kampfes hast. Und wenn du den dann relativ dominant führst, dann löst sich ja auch so ein bisschen die Spannung. Aber du musst sehr aufrecht halten für die ganzen 15 Minuten. Also ich glaube, für Clint Hester war das ein ganz wichtiger Kampf. Und er hat ihn gewonnen. Das freut mich. Und ich bin wirklich gespannt, wie es mit Clint Hester weitergeht. Der gefällt mir richtig gut. Er wird von Kampf zu Kampf besser. Ich weiß nicht, ob du den Kampf überhaupt gesehen hast. Werde ich aber noch machen. Kannst du dir noch angucken? Also, da ist definitiv, aus meiner Sicht definitiv, wirklich von Kampf zu Kampf eine Verbesserung zu sehen. Und ich weiß nicht, wo es mit dem noch hingeht. Also er muss definitiv noch Grappling und mit Sicherheit auch Jiu-Jitsu, da muss er noch ran. Aber was Striking und sowas angeht, ist schon stark. Deswegen für mich Daumen hoch. Du hast noch mal irgendwas. Ich habe noch einen Daumen hoch, genau. Und zwar geht es natürlich um Ali Bogatinov. Oh, und okay. Zwar, es war ja... Ja, das ist so ein Kampf, da... Puh. Ja, Lineker Bogatinov, der Kampf als solches war eine Art Folter. Ja, da gehe ich mit. Aber in der dritten Runde, Bogatinov steht mit einem Fuß auf Lineker. Lineker hat ihn im Prinzip noch im Leg Bar. Aber was macht Bogatinov? Streckt den Arm hoch und... Heelhook war das. Hä? Ein Heelhook war das. Ein Heelhook meinetwegen. Ja, oder ein aber Hip-Lock. Kannst du, weißt du, Hip-Lock kannst du immer einsetzen, das ist immer richtig. Im Prinzip, der Lock war noch drin, aber Bogatinov denkt sich, ja, pff, scheißegal, eh gewonnen das Ding hier, da passiert nichts mehr, ich freue mich jetzt schon mal. Und macht so eine Pose, so als wenn er gerade jemanden erlegt hat, irgendein wildes Tier erlegt hat. Das fand ich wirklich sehr schön und das will ich auch sehen, muss ich sagen. Wenn der Kampf schon wirklich erschreckend war. Siehst du, Chris, da sind wir beide so unterschiedlich. Aha. Ich fand es unsympathisch. Pff, mir egal, ich fand es unterhaltsam. Ja, da sind wir beide so unterschiedlich. Dann sag mal deinen. So Helfen. Nah und doch so fern. Mhm. Ja, natürlich, Abel Trujillo muss man noch erwähnen. Wir haben ja in der Fight-Ausgabe schon darüber gesprochen, dass Abel wirklich ein Wilder ist. Ein Wilder ist und auch imponiert hat mit seiner Art zu kämpfen. Aber was ich jetzt mitbekommen habe, wohl dann das ein oder andere Mal schon mal seiner Frau eine reingedroschen hat. Ach was. Was ihn natürlich dann sehr unsympathisch macht. Das dumme Schwein. Deswegen geht der Daumen fast schon nach unten. Was auch noch interessant war, also über den Kampf möchte ich jetzt gar nicht großartig reden, wer sich das nochmal anhören will. Wir reden eine halbe Stunde über den Kampf in der letzten Fight-Ausgabe. Was noch interessant war, während der Kampf Warner gegen Trujillo stattfand, wurde im Publikum, Chris, jemand erstochen. Was? Ja, da gab es eine Messerstecherei. Also der Typ hat das zwar überlebt, aber es wurde jemand erstochen. Unfassbar. Sowas passiert nur in der UFC. Sagt nicht Joe Rogan immer, es gibt kein geileres Erlebnis als so ein UFC-Event. Das kann man natürlich so und so sehen. Wa? Wenn man Jack the Ripper ist, würde man dir zustimmen. Ja. Das ist ein normaler Mensch. Ja, gab eine Messerstecherei, also kein Toten, aber eine Messerstecher. Das ist ja unglaublich. Unglaublich, absolut. Ich gucke noch mal, ob wir noch irgendwelche Neuigkeiten mit... Ja, bitte. Der Manager von John Lineker hat sich zu Wort gemeldet. Und hat gesagt, also, was ihr uns sagt da, da könnt ihr euch mal schön, könnt ihr euch mal schön in den Arsch stecken, denn John Lineker wird nicht hoch zu 135 Pfund gehen. Ah. Ja, bin ich mutig, das so. Muss halt gehen. Wenn ich Dana White wäre, würde ich sagen, okay, dann gehst du halt. Weil was willst du denn mit dem machen? Du kannst ihn doch nie in den Titel, das ist doch Blödsinn. Was soll er dann überhaupt da noch in der UFC? Wenn er so sich da festbeißt und sagt, 125 Pfund ist meine Gewichtsklasse, du schaffst du halt nicht die Gewichtsklasse. Das ist wie wenn ich jetzt sage, ich möchte Flyweight-Champion werden. Ja? Bullshit ist das. Ich finde das eine Frechheit, dass der sich da hinstellt und dann wirklich noch sagt, nö, ich gehe nirgendwo hin, ihr könnt mich mal. Der Typ hat's, ach, egal. Was ich auch noch am 9 Kämpfe für Fight Night 38 in Brasilien wurden announced. Ja. Ja, wollte ich nur mal sagen. Gut. Conny Marquez, den kennen wir doch sogar, ne? Ja, aber die haben wir schon alle hier mit verwurstet, Chris. Schon in der vorletzten Ausgabe sogar. Kannst du nochmal nachhören? Nummer 40 war das. Oder 39 war mit den Möpsen. Nummer 40, da habe ich das schon bekannt gegeben. Ich wollte aber noch kurz sagen, einer meiner Lieblingskämpfer, Pat Barry, hat ja seinen Handschuh, nur einen, an den Nagel gehängt und wird zu bestaunen sein. Wieder bei einer Kickbox-Organisation, und zwar bei Glory, also Pat Barry vom MMA jetzt wieder ins Kickboxen, da kommt er auch her. Und ich glaube, das wird eine Veranstaltung sein, die ich mir angucken werde. Pat Barry zurück bei Glory, beziehungsweise zurück im Kickboxen, tritt dann im Mai zum ersten Mal für Glory an, hat davor noch so einen Kampf für irgendeine, ja, sag mal, in die Organisation, um wahrscheinlich erstmal reinzukommen. Und dann zwei Kämpfe hat er unterzeichnet mit Glory. Und ja, sein Ziel ist 3 Siege am Ende des Jahres und dann natürlich möglicherweise irgendwann Titelkampf. Gegen Rico Verhoeven. Das wäre natürlich was. Also ich so, ja, das werde ich mir angucken. Chris, hast du noch was, was du der Öffentlichkeit mitteilen möchtest? Ich habe hier gerade die Q&A-Session von John Jones gefunden. Ich glaube, die werde ich nochmal gucken. Ja, aber die Essenz habe ich dir im Endeffekt eigentlich schon vorgetragen. Ja, viel aber mehr. Der Zug ist ja für John Jones bei mir noch nicht abgefahren. Also ich glaube an ihm. Viel mehr ist es dann auch nicht. Ja, das war es dann schon für heute. Die nächste Ausgabe gibt es nächste Woche Dienstag, denn ja, dieses Wochenende ist ja kein Kampf. Ist ja auch mal was Schönes. Können wir uns zurücklehnen und ein bisschen an unsere Schniepelhähne rumspielen. Da freue ich mich schon ein ganzes Wochenende drauf, glaube ich. Ja. Gut, Chris. Ricky? Ich sage Tschüssi und du wahrscheinlich auch. Ich tue dasselbe.